Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Wir hatten vor einer Weile mal eine Episode über das FLARM, das Antikollisionssystem oder Kollisionswarnsystem in Segelflugzeugen, damals auf Englisch. Und ich finde es ein ganz spannendes Thema, weil es in der Segelfliegerei wirklich einen massiven Sicherheitsgewinn gebracht hat. Und ich finde es auch interessant, wie das entstanden ist, also quasi als Community-Effort aus der Segelflieger-Community heraus. Jetzt habe ich im Herbst letzten Jahres auf Facebook gelesen, dass ein gewisser Christoph Santel aus Darmstadt, von der TU Darmstadt, Leute, Freiwillige sucht, die ihm dabei helfen, neuartige FLARM-Displays zu evaluieren, um zu gucken, ob diese neuartigen Displays die Treffsicherheit, also quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ein Pilot nach einer Warnung rausguckt, um den Verkehr dann auch wirklich zu sehen, ob er damit diese Wahrscheinlichkeit, die Treffsicherheit steigern kann. Und ich habe ihn angerufen und habe ihn dann am 6. Januar besucht. Interessant an der Episode ist nicht nur das konkrete Thema FLARM und das Ergebnis und die neuartigen Displays, sondern auch das Setup und der Aufwand, der in so ein empirisches Experiment geht. Man kann das also durchaus aus diesen zwei Perspektiven sehen, der konkrete Bezug zur Fliegerei und zu FLARM und empirische Experimente mit menschlichen Testkandidaten, wo man irgendwie versuchen muss, trotz der Tatsache, dass eben Menschen dran beteiligt sind, das Ganze irgendwie objektiv und statistisch belastbar hinzubekommen. Also spannende Sache. Viel Spaß. Ich bin Christoph Santel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik an der Technischen Universität in Darmstadt. Okay, und ihr beschäftigt euch mit, also jetzt im Allgemeinen? Im Allgemeinen beschäftigen wir uns mit Systemen und Verfahren für die Luftfahrt. Das heißt, bei uns geht es zum Teil zum Beispiel um Avioniksysteme in Flugzeugen, in Verkehrsflugzeugen. Wie kann man bestimmte Informationen dem Piloten, dem Verkehrspiloten darstellen, dass er zum Beispiel Überflugzeiten über bestimmte Wegpunkte präzise einhalten kann. Oder eben auch von der technischeren Seite haben wir Projekte, die sich mit einzelnen Systemkomponenten, wie zum Beispiel Lüftern von Flugzeugen beschäftigen, wie man diese besonders zuverlässig auslegen kann oder eben Fehler frühzeitig erkennt, bevor diese Teilsysteme ausfallen. Mhm. Ich selbst beschäftige mich zusammen mit einem Kollegen aber nicht um kommerzielle Flugzeuge, nicht um Verkehrsflugzeuge, sondern ich befasse mich um Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt, da Schwerpunkt Luftsport, sprich viel Segelflug ist bei mir der Schwerpunkt. Mhm. Und in dem Zusammenhang jetzt eben auch das Experiment, an dem du gerade arbeitest, da geht es ja um Avionik im weitesten Sinne, Kollisionswarnung, FLARM, da gab es ja vor ein paar Monaten schon mal eine Episode über Omega Tau, diejenigen, die das jetzt hören, sich sinnvollerweise auch zu Gemüte geführt haben sollten. Was geht's bei deiner aktuellen Versuchsreihe? Bei meiner aktuellen Versuchsreihe geht es um neue Displays für FLARM. In der Vergangenheit habe ich mir angeschaut, wie werden die Verkehrshinweise und Verkehrswarnungen bei FLARM visualisiert, wie wurde in der Vergangenheit bei den aktuellen Systemen, die auf dem Markt verfügbar sind, der Pilot vor Verkehr gewarnt und wie nutzt der Pilot diese Anzeigen, um sich ein Bild vom Verkehr im Luftraum um ihn drumherum aufzubauen und dann auch nutzt diese Displays, um den Verkehr zu suchen im Luftraum um ihn drumherum. Und da ist mir zusammen mit ein paar Kollegen eine Idee gekommen, diese Displays nochmal anderweitig aufzubauen. Okay. Das heißt, wir haben zum Beispiel die meisten Darstellungen, die es momentan gibt, für FLAM, beziehungsweise die FLAM-Daten zu visualisieren, sind häufig Kartendarstellungen. Das heißt, wir haben eine Landkarte von oben zum Beispiel und zeigen dann an, wo andere Flugzeuge auf dieser Landkarte wären. Das heißt, wir haben eine Idee vom Luftraum um uns drumherum, aber das ist eine recht abstrakte Darstellung von oben draufschauend auf die eigene, auf die Verkehrssituation. Und die Darstellung, die wir momentan untersuchen, ist, wie wäre es möglich, aus der Ich-Perspektive, das heißt aus dem eigenen Cockpit, so einen Blick aus dem eigenen Cockpit zu zeigen. Und unsere Vermutung ist, dass Piloten damit schneller in der Lage sind, den Verkehr draußen in der tatsächlichen Welt, draußen in der Außenwelt schneller zu finden. Ja, okay, da kommen wir nachher natürlich noch in jede Menge Detail drauf. Ich würde gerne noch mal kurz zurück oder noch mal eine Stufe zurück rauszoomen. Kollisionswarnsysteme generell. Da gibt es in der Luftfahrt FLAUM, da reden wir gleich noch mal drüber. Es gibt aber auch noch das TCAS. Willst du da vielleicht schon eine Abgrenzung liefern, wie TCAS funktioniert? Also TCAS ist ein System, was vor allem bei Verkehrsflugzeugen genutzt wird. Das heißt, für die große Luftfahrt ausgelegt ist. Und zwar greift dieses TCAS-System eigentlich auf ein System oder greift auf ein System zurück, auf den sogenannten Transponder an Bord. Das heißt, das ist ein Gerät, was Informationen an Fluglotsen sendet, dass das Flugzeug, das Verkehrsflugzeug korrekt auf dem Radarbildschirm von den Fluglotsen dargestellt wird. Und TCAS nutzt diese Transponder, um anderen Verkehr zu finden. Jetzt ist es so, für Flugzeuge, die nicht regelmäßig in Kontakt mit der Flugsicherung sind, das heißt für die meisten kleineren Flugzeuge, ist unter vielen Bedingungen kein Transponder vorgeschrieben. Ja. Das heißt, TCAS kann diese gar nicht erfassen, weil der weil kein Transponder in diesen Flugzeugen also installiert ist. TCAS hört quasi nach den Transponder-Signalen anderer Flugzeuge. Genau. Die Signale haben Position, Geschwindigkeitsvektor, wird mit übertragen. Genau, können wir daraus extrahieren, aus diesen Signalen. Und darauf baut sich dann TCAS ein Verkehrshinweis für den Piloten auf. Ja. Da vorne ist Verkehr unter dir, in zum Beispiel vorne in der Richtung vorne rechts. Ja. Ein normaler Transponder überträgt ja, glaube ich, aber eigentlich nur den Squawk und das Höhensignal, ne? Weil die Position wird ja vom Primärradar erkannt. Ja, da haben wir aber mit TCAS, also das klassische TCAS nutzt das Signal vom Transponder, die Höhenangabe vom Transponder und nutzt dann Peilfunk, um die Richtung zu der Quelle anzugucken. Okay. Dann gibt es ein anderes System, das arbeitet, das ist eine Ergänzung für die Flugsicherung, sogenanntes ADSB, Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Und da geht die Flugsicherung inzwischen über, dass auf dem Transponder-Signal auch noch zusätzlich die GPS-Position von den meisten Flugzeugen übermittelt wird. Also sprich, da bestimmt das Flugzeug seine eigene Position mit Mitteln, die es ja sowieso hat, um seine Position zu bestimmen und erzählt die dann in der Gegend. Genau. Eigentlich genau wie FLAUM. Das ist eigentlich genau die gleiche Methodik wie FLAM, aber dieses ADS-B ist auch wieder für die Verkehrsluftfahrt oder für die motorgetriebene Luftfahrt ausgelegt. Das heißt, die Sendeleistungen sind um einiges höher und ich brauche trotzdem noch einen Transponder, weil das auf dem Transponder-Signal diese zusätzlichen Informationen mit ausgestrahlt werden. Ja. Aber der Grundgedanke, die eigene GPS oder dass jedes Flugzeug die eigene Position mit GPS misst und dann anderen Flugzeugen verkündet, ist der gleiche. FLAM hat jetzt ein paar Besonderheiten, ist von den Sendeleistungen her, von dem Energiebedarf viel mehr an dem orientiert, was wir im Segelflug haben und brauchen, als das, was wir für die Verkehrsluftfahrt haben. Also ja, weniger Energie, kleiner, billiger. Genau. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass die ganzen Systeme, die mit der Flugsicherung zusammenarbeiten, diese technischen Systeme, müssen natürlich internationalen Standards folgen, sind entsprechend zertifiziert. Zu einer Zertifizierung gehören umfangreiche Versuchskampagnen, eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation. Das lässt die Kosten natürlich wahnsinnig nach oben schnellen. Und FLAM hat in der Vergangenheit eigentlich mit seinem Ansatz, günstiges Kollisionswarnsystem auf den Markt zu bringen, mit vielen von den Konventionen vom klassischen Avionikentwurf gebrochen. Ja. Das heißt, dass dadurch, dass man eben eine nicht so umfangreiche Dokumentation hat und das Funkprotokoll zum Beispiel nicht umfassend dokumentiert ist für die Öffentlichkeit und man dadurch die Original-FLAM-Hardware braucht, konnte man eine bestimmte Stückzahl sicherstellen und damit die Kosten entsprechend gering halten für den Kunden. Ja, und dadurch, dass es ja eben auch nicht vorgeschrieben ist, sondern, wenn man so will, ein reines zusätzliches Informationsmedium für den Piloten ist, hat es natürlich auch nicht die gleichen Zertifizierungsanforderungen. Genau, also die Zertifizierungsanforderungen sind entsprechend geringer, beziehungsweise am Anfang haben die Behörden das ganze System eigentlich nur als Gepäck wahrgenommen, ja, als Gepäck gesehen, was der Pilot natürlich dann genutzt hat, um sich irgendwie eine kleine Hilfestellung bei der Suche nach Verkehr zu halten. Wie diese wie die ganzen Moving Map Displays, ne? Richtig. Die es in Segelfliegern gibt, wenn man die einschaltet, immer erstmal als Hinweis kommt, ne? Das darf man auf gar keinen Fall zur Navigation verwenden. Das ist natürlich reine Information. Richtig. Das ist, wie gesagt, eigentlich ist es teures Gepäck, luftrechtlich gesehen. Ja, ja. Wobei, da wandelt sich auch der Ansatz der Behörden immer mehr, dass inzwischen wird FLAM als Kollisionswarnsystem, als Standardausrüstung für Segelflugzeuge wahrgenommen von der Europäischen Flugsicherheitsagentur. Und das hat zur Folge, dass man FLAM ohne nähere Zertifizierung fest einbauen dürfen in ein Segelflugzeug und nicht einfach nur als Gepäck zufällig mit einem Stück Kreppband auf dem Panel festmachen können. Ja, ja, ja. Das heißt, da haben wir eine juristische Grundlage, um das auch fest einzubauen. Und nicht nur FLAM selbst, sondern alle Anzeigesysteme, die mit FLAM verbunden sind, dürfen im Rahmen dieser Auffassung als Standardausrüstung fest eingebaut werden ins Segelflugzeug. Also dazu muss man vielleicht sagen, dass der Einbau von Instrumenten oder Avionik natürlich reglementiert ist. Und die Tatsache, dass man das jetzt einbauen darf, ist sozusagen als Fortschritt zu sehen. Genau, das ist eine luftrechtliche Änderung, die da auf uns zukam. Und inzwischen ist man auch sehr fortschrittlich, weil technische Begrenzung, ein kleiner Hintergrund, der noch eingeschoben werden muss. FLAM funktioniert natürlich nur mit anderen, ich kann nur ein Flugzeug mit FLAM sehen, was auch FLAM dabei hat. Wie bei ADS-B. Richtig, wie bei ADS-B. Sprich, ich kann andere Flugzeuge, die kein FLAM dabei haben, nicht sehen. Ja. Wenn ich jetzt mit meinem Segelflugzeug unterwegs bin und ein Motorflugzeug ohne FLAM vorbeikommt, dann kann ich es nicht sehen. Ja. Das heißt, wir haben gerade an kleineren Flugplätzen oder an den für den Luftsport häufig den Fall, dass wir natürlich Schleppmaschinen mit dabei haben, Motorflugzeuge auch mit in der Nähe von Segelflugzeugen haben, die wir eigentlich gern sehen möchten. Die dann aber auch FLAM immer mehr einbauen. Genau. Entsprechend wird immer mehr FLAM eingebaut. Und auch da gibt es jetzt gerade Änderungsvorschläge von der EASA, von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, diesen Einbau auch immer einfacher zu zertifizieren. Das heißt, die Einstandshürden FLAM mitzunehmen, immer geringer zu machen. Eigentlich schon eine echte Erfolgsstory, ne? Weil das haben wir ja in der letzten Episode auch behandelt. Das wollen wir jetzt ja nicht alles nochmal hier wiederkäuen, aber das Ganze ist ja entstanden, sozusagen Grassroots, from the ground up, Bürgerinitiative, wenn man so will. Und dass sich das jetzt so weit durchgesetzt hat, ist eigentlich schon eine coole Sache. Das auf jeden Fall. Vor allem ist es ganz spannend, wenn man sieht, dass es keine Pflicht gab von den Behörden, FLAM mitzunehmen als Kollisionswarngerät. Es gibt auch eine Aussage von den Schweizer Luftfahrtbehörden, die zum Teil sagen, dass dieser Peer Pressure, der soziale Druck an diesem System teilzuhaben, wohl der ausschlaggebende Faktor für die Verbreitung war, dass der Wunsch der Segelflugpiloten, was für die eigene Sicherheit zu tun, ohne behördlichen Druck, dass das wohl ein maßgeblicher Verbreitungsfaktor war. Also, das heißt, die Leute wollen was für die eigene Sicherheit tun, ohne dass sie gezwungen werden. Ja, und also wenn du auf einem Flugplatz auftauchst, wo halbwegs ernsthaft Streckensegelflug betrieben wird und du hast keinen FLAM, kriegst du wirklich Ärger. Ja. Also so wirklich im Sinne von Peer Pressure. Und es gibt auch Länder, wo es inzwischen mehr oder weniger vorgeschrieben ist. Also wenn du nach Südfrankreich zum Fliegen gehst und hast keinen FLAM, ist nicht. Ne? Ja, der französische Aeroclub hat sich auch eine Selbstverpflichtung aufgelegt. Genau. Alle Flugzeuge des französischen Aeroclubs sind mit FLAM ausgestattet. Punkt. Genau. Selbstverpflichtung. Nochmal ein letzter Punkt zum Thema Kollisionswarnsysteme. Ja. Eine Sache, die von vielen, glaube ich, angenommen wird, ist gerade, dass Airliner auch ein Radar haben. Haben sie auch ein Wetterradar? Ja. Aber sie haben kein Radar, um Verkehr zu erkennen. Das ist korrekt. Das wird einerseits bei Airlinern häufig angenommen und noch viel mehr Leute nehmen an, noch mehr Piloten nehmen an, dass zum Beispiel militärische Flugzeuge auch immer ein Radar anhaben und anderen Verkehr zu erkennen. Ich meine, die haben eins. Die haben eins dabei. Ja. Aber dieses Radar beim Airliner ist zum Beispiel als Wetterradar ausgelegt. Das heißt, ist gar nicht dafür ausgelegt, andere Flugzeuge zu erkennen, genau, von den technischen Eigenschaften, sondern eben Niederschlag oder Feuchtigkeit in der Atmosphäre, Wolken zu erkennen und zu reflektieren. Ja. Und bei militärischen Flugzeugen ist es so, da wird häufig alles, was langsamer ist als eine bestimmte Geschwindigkeit, direkt rausgefiltert, weil das als Streuung wahrgenommen wird. Und wenn man selbst mit ein paar hundert km/h durch die Gegend fliegt, ist es schwer zu erkennen, ob das jetzt ein Segelflugzeug ist, was sich vor mir auf den Radarreflexionen getätigt hat, oder ob es ein Baumwipfel ist, der hier in der Gegend rumsteht. Ja, und zumal, ihr kennt sicherlich den Begriff Stealth, ne? Also Radar unsichtbar. Und ich glaube, arg viel besser als ein Segelflugzeug, ne? Alles aus Kunststoff, Rundungen und so. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so ohne weiteres erkennbar wäre auf dem Radar. Das ist recht schwierig zu erkennen. Also von dem her, Radar spielt da eigentlich keine große Rolle. Das wollte ich nur noch kurz... Genau, das ist auch... einer der Gründe, weshalb die Flugsicherung in Zukunft immer weiter weg von den teuren Radaranlagen geht, eben zu diesem ADS-B-System, wo jeder mit dem GPS einfach sowieso seine Position kundtut. Ja. Und dadurch spart man einerseits Kosten und das Ganze ist auch viel präziser als die meisten Radarmessungen, die wir heutzutage haben. Okay, bevor wir uns dann jetzt weiter über Flaum und seine möglicherweise sein Verbesserungspotenzial bezüglich der Anzeige unterhalten. Vielleicht nochmal allgemein über das Thema Erkennung von Verkehr. Da vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund. Die Segelflieger fliegen ja nach Sichtflugregeln. Das heißt, man muss rausgucken, ne, see in the void, also sprich den anderen Sicht durch Hingucken erkennen und dann einen Zusammenstoß idealerweise vermeiden. Das ist insbesondere spannend, weil Segelflieger die Tendenz haben, Klumpen zu formen. Also sprich, die halten sich gern auf guten, thermisch guten Rennstrecken auf. Sie kreisen gern gemeinsam in Bärten, weil wo einer gut steigt, steigen auch mehrere gut. Sprich, das Thema, dass man anderen Segelfliegern nahe kommt und dann eben wirklich den Zusammenstoß verhindern muss, ist ein wichtiges Thema. Und vielleicht... reden wir mal über das Erkennen von anderen Flugzeugen. Wovon hängt es ab? Wie kann man sich dem nähern? Also wir haben, was das Erkennen, erstmal die Notwendigkeit des Erkennens hast du ja schon gut umschrieben. Wir haben also, das Konzept ist wie beim Autofahren, andere Verkehrsteilnehmer wahrnehmen und einen sicheren Abstand von denen zu halten. Das heißt, wir haben bei den Sichtflugregeln keinerlei Interaktion mit der Flugsicherung, die verantwortlich ist, eine Staffelung darzustellen, sondern der Verkehr staffelt sich selbst, hält selbst Abstand. Und das heißt, wir müssen Flugzeuge erkennen. Und bevor wir mit dem Erkennen anfangen, müssen wir erstmal nach Verkehr suchen. Ja. Das heißt, wir haben zwei Aufgaben, nach Verkehr suchen und nach den Verkehr dann auch tatsächlich wahrnehmen und als solches klassifizieren durch den Piloten. Und das sind also physikalische Eigenschaften vom Verkehr, wie groß ist er, wie gut erkennbar ist er, als auch psychologische Eigenschaften. Wann fange ich an mit einer Suche, wann nehme ich bestimmte Aufgaben im Cockpit wahr und registriere ich das gesehene Objekt tatsächlich als anderes Flugzeug? Und zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Verkehr gesucht wird, da gibt es vier Haupteinflüsse. Das sind hauptsächlich psychologische Einflüsse. Und aber auch die physikalischen Einflüsse. Einerseits spielt die sogenannte Salienz eine Rolle. Das heißt, wie intensiv ist der optische Reiz im Hintergrund, der physikalische Reiz? Das heißt, wie groß ist das Objekt? Wie kontraststark ist das Objekt, das andere Flugzeug? Also das spielt eben vielleicht auch mit rein, sozusagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich da was wahrnehme, obwohl ich vielleicht nicht bewusst suche? Genau. Erstmal letztendlich... geht es um die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Aufmerksamkeit unterbewusst in eine bestimmte Richtung lenke. Ja. Und da spielt die Salienz von den Objekten in diesem Bereich eine Rolle. Das heißt, wenn ich irgendwas aus dem Augenwinkel blitzen sehe, dann ist es ganz wahrscheinlich, ganz intuitiv, dass ich in die Richtung gleich mal gucke. Ja. Dann spielt auch meine Erwartungshaltung eine Rolle. Wenn ich weiß, es ist ein großer Verkehrsflughafen in der Nähe von mir, neben meinem rechten Flügel irgendwo ein paar Kilometern Entfernung, dann werde ich in dieser Richtung wahrscheinlich mehr nach großen Flugzeugen Ausschau halten als in einer anderen Richtung. Ja. Dann spielt aber auch der Aufwand eine große Rolle. Auch wenn ich weiß, dass Verkehr in einer bestimmten Richtung ist, wenn ich viel Aufwand betreiben muss, um in diese Richtung zu blicken, also zum Beispiel mich selbst verdrehen, um über meine Schulter zu gucken, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich bewusst in diese Richtung und unterbewusst in diese Richtung gucke. Ja. Und das Letzte, was noch eine Rolle spielt bei dieser unterbewussten Suche oder unterbewussten Lenkung nach Aufmerksamkeit, der Aufmerksamkeit, ist, wie groß schätze ich selbst den Wert der Informationen in diesem Bereich ein. Das heißt, wenn ich im Vergleich zu anderen Aufgaben oder anderen Sachen, die ich gerade machen muss, der Suche nach Verkehr in einem bestimmten Bereich einen hohen Wert zuschreibe, dann werde ich da wahrscheinlich schon nach Verkehr suchen. Sprich, wenn ich wenig zu tun habe, im Reiseflug unterwegs bin, ja, gerade keine anderen Flugzeuge, also wenig Verkehr in der Gegend ist und ich aber gut weiß, wo ich lang muss, mein Ziel in 50 Kilometern Entfernung schon sehen kann, dann habe ich gerade wenig zu tun und kann mich der Aufgabe des Ausschaus nach Verkehr gut widmen. Ja. Wenn ich aber im Anflug bin auf dem anderen auf dem Flugplatz, ja, und dort in Bodennähe unterwegs bin, vielleicht auch noch Windböen habe, Verwirbelungen von irgendwelchen Hallen oder Bäumen als Böen im Endanflug mit reinkriege, dann habe ich andere Sachen zu tun, die auch eine große Dringlichkeit haben. Entsprechend ist die Suche nach anderem Verkehr konkurriert auf einmal, ist nicht mehr die alleine wichtige Aufgabe. Ja. Gut, gerade im letzten Teil des Anflugs ist das auch nicht mehr ganz so dramatisch, weil so ein Flugplatz natürlich schon ein bisschen systematischer beflogen wird. Also sprich, da ist unwahrscheinlich, dass irgendwo einer auftaucht. Mhm. Ein anderes Thema ist natürlich auch noch, du hast es eigentlich erwähnt, also wie viel andere Dinge muss ich überhaupt tun, um mein Flugzeug zu bewegen. Also da ist natürlich so, dass je routinierter ich mit dem Flugzeug an sich umgehe, desto mehr mentale Kapazität habe ich frei. Genau. Auch die Tatsache, dass wir heute alle GPS haben, macht es Navigieren einfach. Ich habe nicht mehr die Karte vor mir. Solche Sachen helfen natürlich auch. Es gibt eigentlich vier Hauptaufgaben, die ein Pilot bearbeitet. Und die haben auch eine bestimmte Priorität. Und zwar die allerwichtigste Hauptaufgabe ist das eigentliche Fly the Airplane. Fliege das Flugzeug, halte die richtige Seite oben, halte die richtige Seite vorne. Ja. Und das läuft bei den meisten, also es läuft mit der Zeit, mit zunehmender Flugerfahrung wirklich intuitiv. Ja. Das bedarf keiner großen Aufmerksamkeit mehr in den meisten Fällen. Erst wenn es stressig wird, fange ich auf einmal an, mich nicht mehr so aufs Fliegen zu konzentrieren, beziehungsweise die Aufmerksamkeit davon abzulenken. Aber die oberste Aufgabe bleibt das eigentliche Fliegen. Dann die nächste Aufgabe ist das Navigieren. Wo bin ich überhaupt? Wo will ich hin? Gibt es Hindernisse hier in der Region, auf die ich aufpassen muss? Irgendwelche große Sendemasten, irgendwelche Hügelketten oder irgendwelche Berge, die zwischen mir und meinem Zielort stehen? Was für einen Flugweg will ich in nächster Zukunft überhaupt fliegen? Dann die dritte Priorität, nachdem ich erstmal das Flugzeug fliege, weiß, wo ich bin und wo ich hin will und wie ich da sicher hinkomme, ist das Kommunizieren. Das heißt, sowohl innerhalb der Besatzung. Crew Coordination, mein Mitflieger im Segelflugzeug, mich mit dem auch nochmal absprechen, was haben wir hier gleich vor und siehst du da vorne das Hindernis? Aber dafür muss ich mir selbst erstmal im Klaren sein, was ich haben will. Und auch nicht nur innerhalb der Besatzung, sondern auch mit den anderen Luftfahrzeugen und Bodenfunkstellen. Ja. Dass ich dann zum Beispiel, wenn ich mich einem Flugplatz nähere, mich schon mal dort anmelde, Achtung, ich würde gleich gern landen bei euch. Dann haben nämlich die anderen Flugzeuge in der Umgebung auch schon mal wieder einen kleinen Hinweis, da vorne kommt ein anderes Flugzeug. Wenn ich da auch zufällig in der Umgebung bin, halte ich mal Ausschau. Ja. Wieder diese Erwartungshaltung von gerade eben. Und die vierte Priorität, die mit der geringsten Priorität normalerweise, ist die Systembedienung. Eben ein GPS programmieren nochmal oder sich um die Triebwerksbedienung kümmern. Das hat häufig am meisten Zeit. Das sind selten Sachen, die ganz, ganz dringlich sind. Und beim Segelflieger kommt da dann noch dazu, ist immer Streckenflugtaktik. Ne? Welche Wolke, wie schnell fliege ich und so weiter. Fliege ich durch das blaue Loch geradeaus durch, fliege ich außenrum den Wolken entlang. Aber das sind Sachen, die haben meistens wirklich Zeit. Das muss jetzt nicht innerhalb der nächsten 3 Sekunden entschieden werden. Da reden wir über Zeitspannen von einer Minute oder und zwei. Und du hast jetzt in diesen 4 Bestandteilen die Luftraumbeobachtung nicht explizit erwähnt. Ja, genau. Wo gehört die dann mit rein? Die Luftraumbeobachtung wäre, ist eine räumliche Aufgabe. Das heißt, Ziele und Hindernisse im Luftraum um mich drumherum, ähnlich wie Bodenhindernisse. Das also heißt, das ist eine Navigation. Okay. Dafür muss ich den Flieger schon mal in einem sicheren Flugzustand haben, weg von den Betriebsgrenzen, weg von der Maximalgeschwindigkeit, weg von der Minimalgeschwindigkeit. Ja. Und dann muss ich mich aber schon recht zügig nach anderem Verkehr, nach Hindernissen, nach Gefahr, unmittelbaren Gefahren kümmern. Okay. Es ist ja auch so, dass unterschiedliche Luftfahrzeuge Klassen, also Motor, Segelflugzeug, Ballone, unterschiedliche Vorflugrechte haben. Ja. Das heißt, genau genommen ist zum Beispiel so, dass ich als Segelflieger das Vorflugrecht vor einem Motorflugzeug habe, egal woher es kommt. Drauf beharren würde man nicht. Ne? Genau, also man würde trotzdem rausgucken, natürlich. Natürlich, das ist wie in der Schifffahrt. Das große Containerschiff müsste eigentlich dem Segelboot Vorfahrt gewähren. Jeder, der mal versucht hat, so ein Containerschiff anzuhalten, wird wahrscheinlich merken, dass das eine bestimmte Strecke dauert und das Segelboot zur Not schlechte Karten hätte. Ja, genau. Gleiches gilt im Luftverkehr. Der große Jumbojet, der große Airliner, müsste einem Segelflugzeug Vorflug gewähren. Ja. Aber auch das ist einfach häufig nicht gut realisierbar. Ja. Auch da ganz interessant. Es gibt Studien, die zum Beispiel in Österreich durchgeführt wurden, wie präsent diese Vorflugregeln sind bei Piloten, wenn sie auf einmal ein anderes Flugzeug sehen, wie sie möglichst schnell den Konflikt lösen. Mhm. Und was da erkennbar ist bei diesen Studien ist, dass die Vorflugregeln gar nicht mal stark Beachtung finden bei den meisten Piloten, sondern es geht einfach darum, weg von dem anderen Flugzeug, egal wie, möglichst zügig. Da habe ich jetzt nicht Gedanken, ob das jetzt rechtskonform ist nach irgendeinem Paragraphen im Luftrecht, sondern ich will weg von dem Flugzeug. Ja. Und die Quintessenz dieser Studien waren, die Vorflugregeln sind sinnvoll, um größere Verkehrsflüsse auseinanderzuhalten, aber in einer kritischen Situation ist eine Vorflugregel von akademischem Interesse. Ja. Da mache ich das, was notwendig ist, um mein Flugzeug von einem anderen Flugzeug wegzukriegen. Man kann auch anders argumentieren. Wenn zum Beispiel die Situation entsteht, dass ein Segelflieger und ein Airliner sich entscheiden müssen, wer jetzt Vorflugrecht hat, dann ist schon was ganz anderes schiefgelaufen, weil die eigentlich nie im gleichen Luftraum unterwegs sein sollten. Es gibt durchaus die Möglichkeiten, bestimmte Anflugverfahren. Ja. Wenn man in der Nähe von großen Flughäfen ist. Memmingen. Genau. Aber es ist selten. Häufig sind diese Verkehrsströme gut getrennt. Ja. Aber es ist juristisch möglich, dass ein Airliner und ein Segelflugzeug im selben Luftraum unterwegs sind. Natürlich. Und ganz interessant wird es nahe, wenn wir auf einmal militärischen Verkehr noch betrachten. Ja. Weil die sind tief und schnell unterwegs. Ja, klar. Das heißt, in den gleichen Höhenbändern wie wir Segelflieger. Ja. Die wissen zwar, wo Flugplätze sind, wo häufig Segelflugzeuge unterwegs sind. Aber der Verkehr ist, also die nutzen den gleichen Luftraum. Das ist eigentlich erstaunlich, wie wenig da passiert. Ne? Mhm. Ja, also das Konzept, wenn wir es mal physikalisch beschreiben, ist eigentlich das eines idealen Gases. Wir haben wenig Verkehr, wenig Moleküle in einem großen Volumen. Und die Theorie des idealen Gases ist, dass keine Interaktion zwischen denen stattfindet. Ja, klar. Dass diese Moleküle nicht kollidieren. Ja, das Gleiche wird beim Luftverkehr eigentlich der gleiche Ansatz gewählt im Sichtflug. Die Amerikaner sagen, Big Sky, Little Airplane. Ja, ja, klar. Ja, ja. Okay, wir haben darüber geredet, wie wahrscheinlich es ist, dass überhaupt nach Verkehr gesucht wird. Mhm. Das kommt die nächste Stufe. Wie wahrscheinlich ist, dass der Verkehr dann überhaupt gesehen wird? Genau, dass er entdeckt wird durch den Piloten, als solchen wahrgenommen wird. Ja. Und das ist ja die zweite Stufe. Und da spielen auch wieder ein paar physikalische und psychologische Eigenschaften eine Rolle. Einerseits von der physikalischen Seite her ist es überhaupt die Sichtbarkeit. Kann ich den überhaupt physikalisch gerade sehen? Oder habe ich zum Beispiel Flugzeugbauteile wie einen Flügel im Weg? Ja. Versteckt der sich hinter meiner Flügelspitze oder hinter meinem Winglet? Ja. Dann habe ich schlechte Karten, dann kann ich den natürlich gar nicht sehen. Ja. Das heißt, das ist nicht möglich, dann überhaupt den Flieger wahrzunehmen. Das nächste ist natürlich die Größe des Verkehrs und der Abstand zum Verkehr. Ein großes Flugzeug kann ich auf größere Abstände noch gut erkennen. Ein kleineres Flugzeug muss ich näher dran sein, um das gut zu erkennen. Ja. Und vor allem ist da wichtig, die Silhouette, die mir das Flugzeug in dem Moment, wo ich drauf gucke, zeigt. Das heißt, ob ich ein Segelflugzeug zum Beispiel von oben sehe, wo es mir den ganzen Flügel zeigt, da habe ich eine ganz andere Wahrscheinlichkeit, das wahrzunehmen, als im gleichen Abstand das Segelflugzeug von vorne zu sehen, wo ich nur die ganz schmalen Flügel habe und den Punkt. Ganz kurzen, also den Rumpf als Punkt letztendlich ja. habe. Da habe ich natürlich eine viel, viel schlechtere Wahrscheinlichkeit, das Flugzeug zu sehen. Ja. Ja. Das spielt also mit rein. Dann als dritter Einfluss in die Entdeckung oder das auf einmal das Realisieren, da ist Verkehr, spielt natürlich auch der Kontrast des Flugzeugs eine Rolle. Das heißt auch die Wetterbedingungen, viel Dunst in der Atmosphäre, das heißt es ist diesig, Kontrast von Objekten und Hintergrund nimmt ab, dann wird es häufig auch schwieriger, den anderen Verkehr zu erkennen. Und was dann auch eine Rolle zum Beispiel spielt, als viertes, ist eine hauptsächlich psychologische Rolle, psychologischer Einfluss, ist die Aufmerksamkeit des Piloten. Das heißt wieder das vorher, ne? Sucht der Pilot. Ich kann die Aufmerksamkeit durch die Maßnahmen von vorher erhöhen, wenn ich dem Piloten einen Verkehrshinweis gebe, entweder durch eine Lotsenanweisung im Funk, durch eine Funkmeldung vom anderen Flugzeug oder eben durch ein Verkehrswarnsystem, dann ist er auf einmal aufmerksam, gibt dieser Aufgabe der Suche nach Verkehr eine höhere Priorität und ist dann wahrscheinlicher, das Flugzeug auch zu entdecken, als wenn er andere Sachen macht. Mhm. Das ist also so die Schnittstelle wieder zu der unterbewussten Suche. Relativbewegung spielt auch noch eine Rolle, ne? Also wenn sich der Punkt auf der Scheibe bewegt, nehme ich ihn eher wahr, als wenn nicht. Genau, das ist eigentlich auch eine ganz interessante und kritische Sache. Die Relativbewegung, wenn ich ein anderes Flugzeug, wenn sich der Punkt auf der Scheibe oder das andere Flugzeug auf meiner Windschutzscheibe bewegt, ist es wahrscheinlicher, dass ich es wahrnehme. Das ist evolutionsbiologisch bedingt. Sachen, die sich bewegen in meinem Umfeld, zum Beispiel die schwarze Katze, die im Augenwinkel vorbeihuscht, die nehme ich wahr. Die schwarze Katze, die im Augenwinkel still da sitzt, die nehme ich nicht wahr. Ja. Und jetzt ist das Tragische oder gerade das Gefährliche, dann, wenn Flugzeuge auf dem Kollisionskurs sind, sich also auf den gleichen Punkt zubewegen, dann kommt es eben zu dem Fall, dass keine Relativbewegung da ist. Ja. Das heißt, dann haben wir stehende Peilungen, immer das andere Flugzeug an der gleichen Stelle in der Haube, keine Relativbewegung. Und nur in den letzten Sekunden vor einem Zusammenstoß würde das ziemlich schnell größer werden. Davor würde es als kleiner Punkt da bleiben. Und das ist gerade bei Segelfliegern eben besonders kritisch, weil sie eben von vorne so einen kleinen Querschnitt haben. Genau. Und ich glaube, jeder, der mehr als 5 Stunden Segelflugerfahrung hat, wird zugeben, dass ihm das schon mal passiert ist, so nach dem Motto, scheiße, wo kam der jetzt her? Und meistens passiert das dann eben genau von vorne, weil es da eben weil er sich nicht bewegt. Und weil er am Anfang fast nicht sichtbar ist. Ist schon nicht ganz unkritisch. Genau, ist nicht ganz unkritisch. Wobei wir nach vorne, die Piloten nach vorne hin die beste Luftraumbeobachtung machen. Weil dort der Aufwand am geringsten ist und weil die Erwartungshaltung, Verkehr von vorne zu kriegen, am größten ist. Ja, nicht nur die Erwartungshaltung, auch die Einschätzung der Gefahr. Die Einschätzung der Gefahr, aber eben auch eine große Erwartungshaltung spielt da eine Rolle. Das kann man auch durch Simulationen mathematisch zeigen, dass die meisten Annäherungen kommen von vorne. Ja, klar. Das heißt, die Annäherungsverteilung, dass ein anderes Flugzeug überholt, ich also Verkehr von hinten habe, ist sehr selten. Und selbst dann ist es für einen zweiten Piloten, der im hinteren Flugzeug, der überholt, wieder Verkehr von vorne. Stimmt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Verkehr von vorne kommt, ist am höchsten. Ja. Und damit habe ich eine große Erwartungshaltung. Kritisch ist also, wenn stehende Peilungen seitlich auftreten, weil ich da eine geringere Erwartungshaltung habe. Also wenn er von der Seite kommt, von der Seite her kommt, trotzdem so annähert, dass er sich relativ zu mir nicht bewegt. Genau, richtig. Okay. Das sind bestimmte Gefahrentrennen, die treten selten auf, aber wenn sie auftreten, dann muss man da wirklich aufpassen. Mhm. Du hast vorhin von Kontrast geredet und hast das vor allem auf Atmosphäre und wahrscheinlich dann Farbe des Flugzeugs bezogen. Mhm. Es gibt in der Segelfliegerei dieses Thema, dass man das Flugzeug leichter sichtbar machen muss oder besser erkennbar. Und da gibt es eigentlich 3 Theorien dafür. Das eine ist rote Warnfolie, rot anmalen, rot aufkleben. Das zweite sind spiegelnde silberne Folien und das dritte sind irgendwelche Warnblinklichter. Mhm. Gibt es da Erkenntnisse drüber, ob diese verschiedenen Mechanismen was bringen? Ja, da gibt es durchaus einiges an Versuchen, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden. Fangen wir mal mit den roten Warnfolien an. Die Warnfolien sind gerade im Alpenflug beliebt, wo ich einen starken oder einen sehr, sehr hellen Hintergrund habe. Schnee. Weiße Berge, ja. Schneebedeckte Berge, vor denen ich fliege. Das heißt, da habe ich einen recht großen Kontrast. Und da scheinen diese Folien sehr beliebt zu sein und auch viel zu bringen. Ja. Wenn ich aber das gleiche Flugzeug dann wieder nach meinem Alpenflugurlaub mit nach Hause bringe und diese Warnfolien, diese orangenen Warnfolien vor einem grünen Hintergrund Mitteleuropa im Frühjahr wieder fliege. Oder vor einem gelben Rapsfeld. Oder vom gelben Rapsfeld, richtig. Ja. Dann schaut die Erkennbarkeit schon wieder viel, viel schlechter aus, der Kontrast. Und da gibt es zum Beispiel Studien von der britischen Luftwaffe, wo man eben mal diese Warnfolien, diese orangen Folien unter britischen Bedingungen, britischen schönen Wetterbedingungen von der Landschaft her getestet hat. Und da konnte man keine sonderlich bessere Erkennbarkeit dieser Flugzeuge feststellen im Vergleich zu nicht beklebten Flugzeugen oder Flugzeugen ohne diese orangene Folie. Eine Hypothese da war ja, dass diese Beklebungen natürlich auch die eigentlich im Hirn des Piloten eingebrannte Signatur eines Flugzeugs aufheben, weil dann auf einmal da nichts mehr nach Flugzeug aussieht, sondern nur nach roten Punkten oder dass das eigentlich eher schädlich ist. Genau, das ist auch ein Ansatz. Gerade wenn man einen ganz kurzen ein Flugzeug sieht, einen Bruchteil von einer Sekunde, wenn man die Augen schweifen lässt, irgendeine Silhouette sieht, dann spielt diese klassische Erkennung, diese Mustererkennung eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja. Und ein anderer Punkt ist ja auch, dass vor weißem Schnee macht es auf jeden Fall Sinn, brauchen wir sich nicht drüber streiten. Mhm. Aber wo ich aus meiner eigenen Erfahrung das Gefühl habe, es bringt nichts, ist eben zum Beispiel unter einer Wolke, wo es schattig ist, wo auch kein Sonnenlicht groß reflektiert wird, da habe ich nicht den Eindruck, dass irgendeine Bemalung von dem Flugzeug irgendwas ausmacht. Das ist auf jeden Fall ein subjektiver Eindruck, der, denke ich, das sehr gut wiedergibt. Okay. Silberfolie? Silberfolie, was bringt es damit? In der gleichen Studie von der britischen Luftwaffe, die den Einfluss von den orangenen Warnfarben untersucht hat, wurde dann eben auch untersucht, was ist, wenn wir kein Orange nutzen, sondern Spiegelfolie benutzen, um Sonnenlicht zu reflektieren. Und da hat man auf jeden Fall bei schönen Wetterbedingungen, wenn Sonnenlicht auf das Flugzeug fällt, direkte Sonnenlicht, dann hat man eine höhere Erkennbarkeit. Aber auch nur in bestimmten, da muss die Reflexion des Flugzeugs auf mich genau treffen. Das heißt, gerade im Kreisflug, wenn man Thermik sucht, wenn der Segelflugpilot im Aufwindgebiet kreist, in der Thermik kreist, dann braucht er so alle 10, 15 Sekunden einen Vollkreis oder fliegt er alle 10, 15 Sekunden Vollkreis und dann wird natürlich im Rahmen des Vollkreises mal Licht in alle Richtungen gestreut. Ja, das heißt, ich sehe alle 10, 15 Sekunden irgendwo einen Lichtblitz in der Ferne und habe damit eine gute Möglichkeit, den anderen zu erkennen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch wieder, dass direkte Sonnenlicht einfällt. Wenn ich direkt unter einer Wolke kreise oder kurz unter einer Wolke kreise, dann trifft kein Sonnenlicht mehr direkt drauf und es ist schwerer zu erkennen. Ja. Dann bringt das auch wieder wenig. Weißt du, ob die Briten das damals mit weißen, polierten, an sich schon glänzenden Segelflugzeugen überprüft haben? Weil mein Gefühl ist immer ein gut polierter Segelflieger. Ich weiß gar nicht, ob da so eine polierte silberne Folie so einen großen Unterschied macht, was die Reflexion von Sonnenlicht angeht. Das bin ich mir nicht genau im Klaren über die... Okay. Weil irgend so ein gammeliger Motorflieger, da ist klar, was glänzend was bringt. Also die Flieger, die sie genutzt haben, waren die Grob 109 Motorsegler Royal Air Cadets. Okay, gut. Also durchaus ein Motorsegler von der Bauart sehr ähnlich zu vielen von den Segelflugzeugen, die dort in Betrieb sind. Okay. Gut, und dann der letzte Punkt war ja dann, wenn es eben kein Licht von der Sonne gibt, bringen wir unser eigenes Licht mit. Ne? Das sind dann quasi die Blinklichter. Richtig, die Blinklichter, das heißt die Antikollisionslichter. Ja. Die bringen auch nur was, wenn sie stark genug, also wenn sie hell genug sind im Vergleich zur Umgebung. Und da haben wir das Problem, es wurde immer wieder in der Luftfahrt diskutiert, bringen diese Antikollisionslichter was bei Tageslichtbedingungen. Ja. Das heißt, bei schönem Wetter, wenn ich aber wenn ich nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt bin, und da ist der Hintergrund schon häufig so hell, dass ich auf einen Kilometer Entfernung oder ein paar hundert Metern Entfernung das Blinklicht nicht mehr deutlich erkennen kann. Ja. Das heißt, das Antikollisionslicht bringt bei Tageslichtbedingungen anscheinend auch wenig. Das ist der Konsens aus mehreren Studien, die gerade die amerikanische Luftwaffe durchgeführt hat. Zu dem Thema, braucht man Kollisionswarnlichter, wenn man andere, kleinere Flugzeuge denen ausweichen wollen. Es ändert sich, fängt an, sich langsam zu ändern, wenn wir die Intensität der Blinklichter immer höher kriegen momentan. Das wird aber gerade beim Segelflug wieder eine Stromfrage. Genau, das heißt, wir müssen Strom mitnehmen. Wir müssten diese Lichter gezielt an- und ausschalten. Ja. Idealerweise, wenn wir wissen, dass Verkehr in der Nähe ist. Dann brauchen wir aber wieder einen Sensor, um den Verkehr zu finden. Ja. Da sind wir wieder bei der Flammfrage letztendlich. Ich habe letztes Jahr in Frankreich das erste Mal ein anderes Segelflugzeug gesehen mit so einem Licht. Und das war eben auch unter einer Wolke, wo es ein bisschen dunkel war. Und da hat es schon was gebracht. Genau. Ja? Also wo es zweifelsohne was bringt, ist im Motorflug, wenn man nachts unterwegs ist. Ja, klar. Da brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber unter Tageslichtbedingungen ist die Leuchtdichte von diesen Blinklichtern noch sehr, also zu gering im Vergleich zum Hintergrund, zu der Leuchtdichte des Hintergrunds. Dadurch ist der Kontrast nicht stark genug. Ja. Und sobald wir ein paar hundert Meter weg sind vom Flugzeug, wird es dann schwierig, das wirklich wahrzunehmen. Und damit haben wir jetzt eigentlich schön erklärt, warum man sowas wie Flarm braucht. Mhm. Weil man eben sozusagen vom Gerät darauf aufmerksam gemacht wird, hey, guck mal in diese Richtung. Genau. Da ist ein Stück Verkehr, ein Flugzeug. Und jetzt entsteht dadurch eben auch schon das Problem, wie kommuniziert das Flarm diese Richtung zu dem Pilot. Genau. Wichtig ist, denke ich, auch der Hintergrund, Flarm ist nicht wie das TCAS-System. Das heißt, TCAS gibt unter Umständen nicht nur einen Hinweis, da vorne ist Verkehr, sondern gibt dem Piloten auch einen Hinweis, fliege so, wie, um ihm auszuweichen. Ja. Das heißt, die TCAS-Systeme sprechen sich untereinander sogar ab, wie sie Ausweichmanöver fliegen, wie man die fliegen kann. Flarm macht das nicht, eben weil es nicht zertifiziert ist. Es gibt einfach nur den Hinweis, da vorne ist Verkehr. Für eine zuverlässige Ausweichregelung bin ich ganz schnell in der Haftungsfrage, wenn ich dem Piloten einen Hinweis gebe, wie er auszuweichen hat. Ja. Und entsprechend gibt Flam nur den Hinweis, da vorne ist Verkehr. Guck raus in diese Richtung, um den Verkehr zu finden. Ja. Und gerade für ein zuverlässiges Ausweichen muss ich nicht nur den Verkehr erkennen, und da vorne ist Verkehr. Ich muss auch verstehen, in was für einem Flugzustand ist er. Kommt er auf mich zu. Und kommt er auf mich zu? Ja, ist er gerade im langsamen Flug, dass er gar nicht mehr viel langsamer werden kann, um mir auszuweichen? Das heißt, er müsste schneller werden. Das geht häufig nur, indem ich potenzielle Energie in kinetische umwandle, also abtauche. Ja. Das heißt, der wird vielleicht abtauchen. Ich muss also rausgucken, um ihn zu sehen. Ich muss ihn sehen, um zu verstehen, was für Spielraum er hat und was für eine Gefahr er mir darstellt und wie ich ihm am besten ausweichen kann. Das heißt, das Flarm muss dem Piloten schnell zu erkennen geben, da vorne ist Verkehr, guck in diese Richtung, um ihn möglichst schnell mit dem Auge zu finden. Ja. Das ist die Hauptaufgabe von Flarm letztendlich. Und es macht's Flarm kann mit verschiedenen Displays betrieben werden und das klassische Display hat halt so, erzählst du, eine Reihe von LEDs, ne? Ja, nicht eine Reihe. Das klassische Display, was momentan vertrieben wird, hat oder kann jeweils nur ein Flugzeug anzeigen, das normalerweise entweder das, was mir am gefährlichsten ist oder was am nächsten ist von den empfangenen Flugzeugen. Und das klassische Flarm-Display hat einerseits einen Kreis von 12 LEDs. Was mir anzeigt, ist der jetzt links vor mir, links hinter mir, rechts vor mir, rechts hinter mir. Also Kompassrichtung. Genau, Kompassrichtung grob. Und dann einen vertikalen Balken an LEDs, der mir anzeigt, ist er deutlich über mir, der Verkehr, ist er leicht über mir, ist er auf gleicher Höhe oder entsprechend unter mir. Und damit kann ich natürlich nur ein Flugzeug anzeigen und muss natürlich auch diese anzeigen, wenn ich 12 LEDs im Vollkreis habe, dann habe ich eine recht grobe Richtungsangabe von 30 Grad, wo der Verkehr ist. Richte also schon mal recht grob meinen Blick in diese Richtung. Ja. In der vertikalen Richtung ist es sogar noch mal ein bisschen anders. Da sind die Intervalle sehr, sehr grob aufgeteilt. Ja. Da weiß ich, ob er weit über mir ist, leicht über mir oder auf gleicher Höhe oder entsprechend unter mir. Ja. Das wird also sogar, da ist dann viel mehr Spielraum, den ich absuchen muss in den Richtungen. Und jetzt forscht ihr ja an der Wirksamkeit oder Effizienz von diesen Displays. Das heißt, was ist das Problem? Also was ist das vermutete Problem? Was wir momentan erkennen, es gibt verschiedene Einflüsse auf die Güte, wie gut das Display den Blick des Piloten in die Richtung des Flugzeugs lenkt, des Verkehrs lenkt. Und ein Einfluss darauf ist wohl anscheinend der Flugzustand, in dem ich unterwegs bin. Mhm. Das heißt, im Kurvenflug, wenn ich mit dem klassischen Flammdisplay im Kurvenflug unterwegs bin, fangen die meisten Piloten, oder wird der Blick des Piloten nicht so nah an den Verkehr gelenkt, wie wenn ich im Horizontalflug geradeaus fliege. Wegen? Das hat mit dem Aufbau von Flam zu tun. Dadurch, dass eine reine GPS-Position ist, weiß das Flam nicht die Lage des eigenen Flugzeugs im Raum. Es kennt nur Position und keine Lage. Genau, es kennt nur Position und keine Lage. Ja. Das heißt, es kann mir den Verkehr auch nur anzeigen in einem Koordinatensystem, was ich mir aufgrund dieser GPS-Messung aufbauen kann. Mhm. Das heißt, ich habe nur eine Serie von GPS-Messungen und kann also sagen, der Verkehr ist 500 Meter nördlich von mir, 300 Meter östlich von mir, 20 Meter über mir und ich fliege gerade nach Nordosten. Ja. Aus diesen Informationen kann ich mir eine Darstellung aufbauen. Das heißt, ich kann sagen, wo liegt es in der Horizontalebene von mir, links und rechts von meinem Flugweg. Das ist das, was die Kompassanzeige macht. Und dann liegt es über oder unter mir, weit über mir, weit unter mir. Das kann ich mir aufbauen mit dieser Flammmessung. Aber das spiegelt natürlich nicht zwangsläufig den Blick aus dem Fenster wider. Wenn zum Beispiel Verkehr nordöstlich rechts von mir wäre und ich im Geradeausflug unterwegs bin, würde ich in eine Richtung gucken. Und wenn ich dann aber zufällig den Flieger auf die Seite lege, in also in eine Kurve einleite, dann wandert ja der Punkt, wo der Verkehr ist, an meiner Haube. Nach unten. Weil ich mein Flugzeug in eine Kurve gedreht habe. Ja. Und das sagt und das kann Flam nicht erkennen, diesen Einfluss der Kurve. Das heißt, ich mache im Kurvenflug prinzipiell mit der klassischen Flam-Anzeige größere Fehler. Also außer man kompensiert das mental. Außer man kompensiert das mental. Das wollten wir eben anschauen in der ersten Versuchskampagne. Mhm. Wie viele Piloten kompensieren dieses Verhalten von Flam im Kurvenflug oder auch zum Beispiel, wie ich die Schnauze hebe, um Steigflug zu machen. Also wenn die Lage nicht neutral ist. Wenn die Lage nicht neutral ist, da haben wir die ganzen verschiedenen Koordinatenrichtungen durchgegangen. Ja. Und da wollten wir halt gucken, kompensieren die Piloten diesen Einfluss von Flam oder wie viele Piloten kompensieren das? Mhm. Und das ist ein verschwindend geringer Anteil. Mhm. Die meisten machen keinerlei Kompensation, sondern sehen diese Flam-Anzeige, als wäre das eine reine flugzeugfeste Anzeige, wie zum Beispiel, wenn ein Peilfunkgerät im Hintergrund wäre, die das ermöglichen würde. Ja. Die anderen existierenden Anzeigen von Flam, die es so gibt, Butterfly-Display zum Beispiel, das im Prinzip mein Vorteil ist, kann mehrere Flugzeuge anzeigen, ist schon mal ein großer Vorteil. Genau. Aber das Problem, das du gerade ansprichst, diese Lage versus Position, hat es genauso, ne? Das haben eigentlich alle, weil das liegt an den Daten und nicht am Display. Genau, es liegt an der Sensorik und nicht an dem Display. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Aber das Butterfly-Display als beispielhaftes Display für eine ganze Klasse an Displays arbeitet die Daten grafisch anders auf. Und zwar wird das so eine Art Radarkarte erstellt, wenn man so will. Ja. Das heißt, ich schaue von oben als neutraler Beobachter auf die Verkehrssituation auf mein eigenes Flugzeug in der Mitte und erkenne vor mir, links von mir, ist anderer Verkehr mit Abstandsangaben und die Höhe kann ich dann zum Beispiel über einen Zahlenwert an dem Symbol erkennen. Zum Beispiel plus 400 Meter, dann wäre es 400 Meter über meiner eigenen Position. Habe also eine ganz andere Darstellung und durch diese andere Darstellung, durch diesen Blick von oben, ändert sich bei vielen Piloten schon das Verständnis, wie dieses System anscheinend funktioniert. Das heißt, auf einmal merken viele, nicht alle Piloten, aber viele merken durch diese andere Darstellung, durch den Blick von oben, Moment, das bezieht sich auf den Horizont, das bezieht sich auf der Horizontebene. Das können wir erkennen, dass viele Piloten da schon andere Strategien nutzen, um das abzulesen. Mhm. Das haben wir schon in der Vergangenheit in Versuchen jetzt zeigen können. Auf die Versuche kommen wir dann gleich noch. Wobei das Butterfly natürlich auch natürlich nicht nur zur Kollisionsvermeidung eingesetzt wird, ne, sondern auch zur wo ist der andere, wo ist der Bart, wie gut geht's hoch. Genau, also es hat auch eine taktische Segelflug-taktische Aufgabe. Ganz coole Sache. Wenn wir natürlich wissen, wo anderer Verkehr ist, können wir das auch für uns nutzen. Genau. Wir müssen nicht nur wegbleiben von dem, sondern im Segelflug, du hast es vorher schon angesprochen, wollen wir wissen, wo ist das Aufwindgebiet, wo ist der Bart. wie viele sind da, lohnt sich da auch noch rüber zu fliegen, die 3 Minuten Flugzeit in Kauf zu nehmen, um da auch noch gleich schneller steigen zu können. Ja, oder wo ist mein Kumpel, mit dem ich zusammen fliege. Ne? Genau. Schon echt cool. Im Segelflieger gibt es ja durchaus auch akustische Hinweise, zum Beispiel gerade der Piepser, also das akustische Vario. Und kann man sich vorstellen, dass einem das Flarm irgendwas sagt? Was weiß ich, Verkehr 3 Uhr plus 500 Meter? Also es gibt tatsächlich mehrere Produkte, die das auch nutzen. Einerseits nutzen viele Segelflugpiloten kleine PDA-Computer und speisen da GPS-Positionen rein, GPS-Messungen rein, um ein Moving-Map-Display zu haben. Und haben dort auch, weil sie häufig FLAM als GPS-Sensor nutzen, dann auch direkt die Verkehrsdaten mit angezeigt. Und es gibt Softwarepakete, die dann entsprechend einen Sprachhinweis geben. Das Problem bei den Sprachhinweisen ist, dass sie sehr zeitintensiv sind. Bis ich eben gesagt habe, Achtung, Verkehr, 3 Uhr hoch, sind ein paar Sekunden vergangen. Wenn ich diese gleichen Informationen, könnte ich visuell im Bruchteil von einer Sekunde vermitteln. Und entsprechend ist das wirklich nur für zeitunkritische Informationen geeignet. Wenn ich auch meinen Blick mit anderen Aufgaben befasse, dann ist es hilfreich. Also mein Audi hat auch so ein Laberteil drin. Das ist komplett sinnlos, also kann ich nur bestätigen. Wobei ich auch nicht verstehe. Ich meine, die erzählen dann wirklich so Caution, Traffic, irgendwie 3 o'clock. Und dann, wenn die einfach nur sagen würden, Traffic 3 o'clock plus 200, dann wäre das viel knapper in ihrer Formulierung als das, was die da, also das ist wirklich schlecht gemacht auch. Ja gut, das ist also, die einzelnen Produkte, wie das realisiert ist, ist jetzt dahingestellt. Mein, aber das generelle Problem ist klar. Genau, wir haben halt das Problem, die Bandbreite des Audiokanals ist sehr gering im Vergleich zu dem, was wir... Also sequenziell und B ist die Bandbreite sehr gering bei dem, was wir übermitteln können den Menschen über den Audiokanal. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich darauf achten, beim Fliegen der Hauptsinn oder der Hauptkanal zur Informationsvermittlung beim Fliegen ist und bleibt der Sichtkanal für den Menschen. Wobei die Dinger natürlich schon piepen. Also wenn das der eine nachkommt, dann piept er und dann muss aber halt drauf gucken und sagen, woher piept's denn? Das ist ein sogenannter Attention Getter. Ja. Nach dem Motto, hier ist etwas, was gleich visuell deine Aufmerksamkeit dringend bedarf. Ja. Und mich, wenn ich nur ein Blinken hätte, könnte ich eventuell das Blinken übersehen, wenn ich eine andere Aufgabe hätte. Was ich mir echt vorstellen könnte, habt ihr da mal drüber nachgedacht, zu experimentieren, dass man statt 12 LEDs auf diesem Display 12 kleine Lautsprecher im Cockpit anbringt und das dann aus der Richtung piept. Weil Menschen sind ziemlich gut darin, obwohl 12 wird nicht reichen wegen der Höhe. Aber gibt es da Experimente, dass man... Haben wir persönlich noch nicht gemacht. Es gibt aber ein militärisches Produkt, was in diesem Bereich arbeitet. Und zwar ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber ich meine, es war eine von den skandinavischen Luftwaffen, die mit Radarwarnempfängern gearbeitet haben. Das heißt, militärische Piloten müssen natürlich aufpassen mit Flugabwehrraketenstellungen. Ja. Viele von den Raketenstellungen haben Radarsysteme zum Anpeilen von Flugzeugen und zum Führen der Raketen. Das heißt, so eine Radarstellung ist immer eine große Bedrohung für einen militärischen Piloten. Ja. Und er muss auch unmittelbar wissen, wenn die angeschaltet werden, wo ist die? In gewisser Weise auch ein Kollisionswarnsystem. Eine Kollision zwischen der Rakete und dir. Flarak-Truppe, wir haben Licht und Wärme in ihr Cockpit. Genau. Also der Ansatz ist da wieder sehr ähnlich. Und da gab es tatsächlich auch Untersuchungen, diese Warnung, diese örtlich gerichtete Warnung, Achtung, rechts unter dir ist eine Radarstellung, dieser Warnton, den sofort nicht nur einen allgemeinen Radarwarnton ungerichtet dem Piloten zu geben, sondern direkt im Headset räumlich gerichtet zu haben. Ja. Das ist also ein Ansatz, der wird schon genutzt, aber auch wieder, das ist eine wichtige Information, aber mit niedriger Bandbreite. Da vorne ist was, pass auf. Ja. Und hol dir die weiteren Informationen, was für eine Radarstellung das zum Beispiel wäre, hol dir das wieder vom Display. Ja. So, und jetzt, was ist eure Idee jetzt? Also wie schlagt ihr vor oder wie vermutet ihr, das Thema vielleicht angehen zu können? Also das Problem ist ja bis jetzt gewesen, dass die klassische FLAM-Anzeige und auch die Butterfly-Anzeige wenig Hinweise geben oder keinen direkten Hinweis geben, wo wäre das Flugzeug auf der Cockpitscheibe, nachdem ich Ausschau halten soll. Ja, ja. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, den Blick aus dem Cockpit zu rekonstruieren, um den, oder unsere Vermutung ist, dass dieser Blick aus dem Cockpit, diese 3D- oder perspektivische Darstellung schneller abzulesen ist und vor allem den Blick des Piloten schneller in die richtige Richtung lenkt und präziser in die richtige Richtung lenkt. Jetzt haben wir natürlich ein paar Probleme, dadurch, dass FLAM rein GPS-basiert ist. Also sprich, ihr habt auch nicht mehr Daten. Wir haben auch nicht mehr Daten. Wir bereiten diese Daten nur anders auf, visuell auf. Das heißt, wir malen momentan eine Horizontlinie auf dem Display und die bleibt immer waagerecht. Dadurch, dass wir keine Kreiselsensoren dabei haben, keinen künstlichen Horizont damit erschaffen wollen, die bleibt immer waagerecht, diese Horizontlinie. Unten ist es ein entsprechender Braunton, Erdfarben. Oben ist es ein Blauton, Himmelsfarben. Und dort könnten wir dann Anzeigenverkehr links im Blau letztendlich, irgendwo links im Blau. Links oben. Wäre links überm Horizont, rechts im Braun, rechts unterm Horizont. Weit im Braun, weit im Blau wäre dann entsprechend Hinweise, weit über dir, weit unter dir. Solche Ansätze wollen wir ausprobieren. Kommt damit der gemeine Segelflugpilot schnell und zügig mit zurecht, weil wir im Segelflug ganz andere Anforderungen an die Intuitivität dieser Systeme haben. Ja, kein Schwein liest ein Handbuch. Kein Schwein liest ein Handbuch, so kann man es auch ausdrücken. Erstens das und zweitens ein Pilot, der vielleicht 10, 20, 30 Stunden im Jahr fliegt, wenn ich dem eine Ausbildung in einem notationalen System geben würde, die 3 Arbeitstage dauert, sind das 24 Stunden. 24 Zeitstunden. Damit hätte er für diese Ausbildung, die wäre genauso groß wie sein jährliches Flugpensum. Ja. Jemand, der das als Hobby macht. Das heißt, ich kann keine ausbildungsintensiven Systeme fordern oder einbauen. Ja. Von der Rentabilität her. Ich sag mal so, ich finde, das kann man schon auch zur Debatte stellen. Mhm. Also bei der Segelflugausbildung muss man eine ganze Menge Theorie lernen. Mhm. Unter anderem auch ziemlich schwachsinnige Theorie über irgendwelche Funknavigationssysteme, die man als Segelflieger in seinem ganzen Leben nie sieht. Wenn man die Zeit, die man dafür aufwendet, vielleicht dafür aufwenden würde, FLARM wirklich zu verstehen oder ein verbessertes FLARM++, dann wäre das schon vertretbar. Ne? Es gibt durchaus Bestrebungen beim Deutschen Aeroclub. Da bin ich auch mit dem zuständigen Referaten in Kontakt, da die Kollisionswarnsysteme mit in die Ausbildungsrichtlinien aufzunehmen. Das wäre, glaube ich, schon sinnvoll. Das ist ein ganz großes Anliegen vom aktuellen Cheffluglehrer des Deutschen Aeroclub. Mhm. Das mit aufzunehmen und das greift ja auch mit an der Stelle, dass FLARM inzwischen eigentlich quasi Standard ist. Auch wenn es nirgendwo geschrieben steht, die Europäische Flugsicherheitsagentur sieht es als Standardausrüstung inzwischen an und auch wenn es luftrechtlich nur Gepäck ist, macht Sinn, das in die Ausbildungsrichtlinie mit zu integrieren. Ja, das ist gut zu hören. Ja. So, okay, also sprich, euer Ziel ist es, erstmal empirisch zu untersuchen, ob euer System einen Vorteil bringt gegenüber dem den Existierenden. Richtig. Und das macht ihr mal grundsätzlich wie? Wir reden dann über die einzelnen Kampagnen später, aber grundsätzlich, wie geht ihr da vor? Wir schauen letztendlich die Gebrauchstauglichkeit von verschiedenen oder von verschiedenen Displays für Kollisionswarnsysteme an. Was heißt Gebrauchstauglichkeit? Gebrauchstauglichkeit ist, wie gut lässt sich mit dem System arbeiten. Okay. Das hat 3 Aspekte. Einerseits die Effektivität. In unserem Zusammenhang für Kollisionswarnsysteme im Sichtflug heißt es, wie präzise lenkt dieses System oder dieses Display den Blick des Piloten zum Verkehr. Mhm. Gucke ich, das heißt, wie nah bin ich schon dran bei meinem ersten Blick? Ja. Je näher ich dran bin, desto weniger muss ich suchen. Ja. Das heißt, ein effektives System bringt meinen Blick möglichst nah dran. Ein nicht so effektives System führt den Blick nicht ganz so gut. Ja. Und natürlich nicht nur im Geradeausflug, sondern in verschiedenen Flugzuständen. Das zweite ist dann natürlich auch die sogenannte Effizienz. Was kostet mich ein effektives System, ist die Aufgabe. Kosten heißt jetzt nicht finanziell, sondern wie viel Zeit muss ich dann aufbringen, um das Display zum Beispiel abzulesen, um eine präzise Führung zu kriegen. Das heißt, wenn ich ein Display lange ablesen muss, dann ist den Zeitvorteil, den ich mir da durch eine möglichst nahe Führung des Blicks an den Verkehr schon dadurch gewonnen habe, habe ich dann durch das lange Ablesen wieder verschenkt. Ja. Das heißt, das ist auch wieder so eine Wechselwirkung, die wir betrachten müssen. Trade-off, Trade-off. Und das Dritte ist natürlich auch in der Gebrauchstauglichkeit spielt eine Rolle, die subjektive Zufriedenheit. Wie zufrieden ist der Nutzer mit diesem System? Aber ist es nicht so, dass die Zufriedenheit automatisch steigt, wenn es eine hohe Effektivität und eine hohe Effizienz hat? Nicht zwangsläufig. Es gibt durchaus Systeme, die sehr effektiv sind, aber mit den Leuten nicht ganz so gerne arbeiten. Okay. Das heißt, die müssen nicht zwangsläufig, also sind nicht zwangsläufig miteinander gekoppelt. Okay. Es gibt durchaus Darstellungen, die gerne oder die präzise sind, mit denen man gut arbeiten kann, aber die der Nutzer gar nicht mag, aus welchen Gründen auch immer. Aus Grund persönlicher Abneigung zu bestimmten Systemen. Okay. Gibt es durchaus den Fall. Interessant. Okay. Das ist ein Beispiel, was wir aus einer ganz anderen Versuchskampagne hatten. Und zwar hatten wir mal den Fall, dass wir Rollversuche am Verkehrsflughafen nachgestellt haben, in einem Verkehrsflugzeugsimulator hier. Mhm. Und da wurden die Piloten, die sollten letztendlich einer bestimmten Anzahl an grünen Lichtern auf dem Rollweg, die vor ihnen angeschaltet wurden, folgen. Mhm. Und damit wurde von der Flugsicherung versucht, die Rollgeschwindigkeit des Flugzeugs unterbewusst zu steuern. Mhm. Das heißt, viele grüne Lampen vor mir sind an, ich muss schnell rollen. Wieder am Anfang von, ich muss mit der grünen Schlange vor mir mithalten. Ja, ja, ja. Mhm. Und da hatten wir zum Beispiel den Fall, dass viele Piloten haben dieses System gern genutzt und konnten wir auch ganz intuitiv gut und ohne, dass wir gesagt haben, rollt genauso schnell wie die grünen Lampen vor euch, wie schnell die grünen Lampen vor euch angehen, haben sie ganz unterbewusst gemacht. Aber? Und dann hatten wir einen Piloten drin, der hat dieses System überhaupt nicht gemocht. Der hat das komplett zerrissen, dieser Berufspilot. Und hat versucht, wollte auch nicht so schnell, also wollte auch gezielt diese Rollvorgaben, diese Zeitvorgaben, hat er ein paar Mal gesagt, da hält er sich gar nicht dran. Mhm. In Ergebnissen hat man ihm aber auch unterbewusst gesteuert damit. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus technische Systeme, die funktionieren, obwohl man es nicht mag. Okay, so rum, ja. Okay. Das heißt, das ist durchaus auch ein Fall. Ja. Aber man muss natürlich gucken, gerade für die spätere Anwendung, der Nutzer nutzt nur ein System, mit dem er gerne arbeitet. Wenn er ein System nicht mag, dann ist das normalerweise ein Anfang, dann wird es ignoriert oder gar abgeschaltet. Hat es was mit dem Lernaufwand zu tun? Ich meine, das ist ja in der Software kenne ich das Problem oft. Genau. Es gibt eben einen Unterschied zwischen der Erlernbarkeit von etwas und die ist möglicherweise, Lernkurve ist möglicherweise steil. Mhm. Aber wenn man es dann mal gelernt hat, ist es ein sehr produktives System. Also sozusagen der Endzustand ist eigentlich erstrebenswert, aber die Lernkurve ist steil oder wie auch immer, da kommt gar niemand hin. Genau, also das sind sicherlich Einflüsse. Das ist auch ein Problem, was wir bei unseren Versuchen haben. Dadurch, dass wir einerseits mit Displays anschauen, die am Markt weit verbreitet sind. Das klassische Flam-Display kennt eigentlich jeder Segelflieger und hat damit schon Flugerfahrung. Ja. Das ist natürlich, das heißt, jeder hat schon diese Lernkurve hinter sich. Und diese Neuentwicklung, die noch keiner kennt, die noch nie im Segelflugzeug verbaut war, da gab es diesen Lernfortschritt noch nicht und entsprechend wird das einen Einfluss auf die Zufriedenheit im Umgang mit dem System haben, weil man noch nicht gezwungen war, das zu lernen. Ja. Oder auch noch nicht unterbewusst die Gelegenheit hatte. Ja. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, mit einem System zu fliegen und unterbewusst einfach zu beobachten, was es tut. Ja. So haben sich viele Leute das Flam-System letztendlich selbst beigebracht. Klar, wie du schon meintest, das Handbuch wird häufig nicht gelesen. Ist aber vielleicht mit ein Grund dafür, warum viele eben auch ein falsches mentales Modell haben. Ne? Genau, das ist also die Grenzen des Systems und wie es funktioniert, ist recht klar beschrieben. Und diese mentalen Modelle, also diese Verständnisse, wie funktioniert das, wird von zwei Sachen von mehreren Sachen beeinflusst. Entweder der Pilot weiß es nicht besser, wenn er ein falsches mentales Modell hat. Er hat vielleicht ein hat die Sachen in der Ausbildung nicht so wahrgenommen. Vielleicht war die Ausbildung auch nicht detailliert genug in dem Bereich oder hat sich auch mit den Sachen Unterlagen nicht selbstständig intensiv genug auseinandergesetzt. Ihm fehlt vielleicht auch an manchen Stellen das technische Verständnis, um die komplexen, komplex geschriebenen Handbücher präzise zu verstehen. Großes Abenteuer, wenn Ingenieure schreiben. Ich kenne das selber. oder, was auch manche Piloten berichtet haben, ist, dass sie ganz bewusst einfache mentale Modelle nutzen beim Ablesen und Interpretieren dieser Anzeigen, weil sie sagen, die Korrektur, also diese Korrektur für den Einfluss des Hängewinkels und so weiter, was Flam ja alles nicht automatisiert macht, mangels Sensorik. Ja. Sie wissen, dass sie das machen müssten, aber sie haben für sich selbst die Entscheidung getroffen, das ist zu aufwendig, das klaut mir zu viel Zeit bei der Suche nach Verkehr draußen. Mhm. Dass sie also lieber die Zeit draußen nutzen, als drin irgendwelche noch zu überlegen, was zeigt mir das Display gerade an. Ja. Aber das ist auch wieder ein kleiner Anteil an Piloten, die das berichtet haben. Ja. Wie ist denn grundsätzlich euer Versuchsaufbau? Also wie versucht ihr, dieser Fragestellung näher zu kommen? Also es gibt ja mehrere Freiheitsgrade in unserem Versuchsaufbau, die wir betrachten. Einerseits wollen wir wissen, welchen Einfluss haben die verschiedenen Flugzustände auf die Antworten des Piloten, wo sie Verkehr vermuten. Also Flugzustand, Kurve. Genau, Kurve, Geradeausflug, Steigflug oder Geradeausflug mit Seitenwind, mit starkem Seitenwind. Und was machen wir da? Da setzen wir den Piloten in den Flugsimulator und frieren den Flugsimulator in der Luft ein, wie wenn wir mit unserem Flugsimulator am Computer, am PC zu Hause fliegen und die Pauseknopf drücken. Ja. Das heißt, es bewegt sich draußen nichts. Hintergrund ist, wir haben Motorflugsimulatoren und unsere Probanden sind Segelflieger. Den wenigsten könnte ich in der verfügbaren Zeit die notwendige Motorflugtechnik oder die Fähigkeiten, Motorflugzeug zu fliegen, beibringen. Klar. Das heißt, wir setzen die erstmal in Simulator rein, frieren den Simulator in einem Flugzustand, zum Beispiel den Kurvenflug, ein und haben ein Verkehrsdisplay in dem Simulator, was wir aus dem Segelflug kennen, und zeigen den Probanden dann einen Verkehrshinweis auf dem Display, zum Beispiel im Kurvenflug. Und dann wollen wir von den Probanden wissen, wo vermutet ihr den Verkehr draußen? Mhm. Natürlich ist es schwierig für mich, dann das Ganze quantitativ zu greifen, wenn sie irgendwo einfach hinzeigen würden. Ja. Das heißt, was nutzen wir? Wir haben die Außensicht gerastert, da hat ein Gitter auf die Projektionsleinwand des Flugsimulators geklebt. Der Simulator hat eine recht große Projektionsfläche. Also das 180. ist kein PC, ne? Das ist ein richtiger Simulator zum Reinsitzen mit großer, halb 180 Grad oder vielleicht 160 genau, Grad Wand. Genau, es sind knapp 200 Grad Außensicht, die wir haben, in der horizontalen Ebene, 35 Grad in der vertikalen Ebene. Ja. Und die haben wir in eine Tabelle, wenn wir so wollen, unterteilt. Ja. Und so ein Kartengrid A1 bis Z20. So. Genau, nach dem Ansatz. Und die Probanden haben dann dieses gleiche Kartengrid auf einem Touchscreen-Monitor abgebildet, der auf dem Schoß von den Probanden liegt. Und dann können die einfach antworten, okay, ich vermute den Verkehr rechts oben. Ich gucke mal die Richtung, Zelle rechts oben ist E3. Mhm. Okay, dann gucken sie auf dem Touchscreen-Monitor und antworten dort E3. Ja. Das wäre der Ansatz, der dort gewählt ist. Und was wird gemessen? Was wir dann messen, ist natürlich einerseits die Position des Flugzeugs. Also die Richtigkeit der Antwort. Die Richtigkeit der Antwort, wie präzise. Das heißt, der Versuchsaufbau ist so, dass wir in der Mitte von einer Zelle ein unsichtbares Flugzeug quasi platzieren und nur auf dem Verkehrsdisplay anzeigen und nicht draußen in der Außensicht sichtbar ist. Also das mit dem unsichtbaren Flugzeug, das habe ich immer nicht verstanden, als ich das vorher gelesen habe. Ihr zeigt einfach nichts an. Genau, wir zeigen in der Außensicht kein Flugzeug an und zeigen es nur auf dem Verkehrsdisplay an. Genau. Aber wir haben ja eine Flugzeugposition, eine Verkehrsposition, auf Grundlage dessen wir diese Darstellung auf dem Display generiert haben. Das heißt, das System weiß, wo das Flugzeug tatsächlich ist. Und wir kriegen dann die Antwort des Probanden, wo er vermutet, dass es ist. Ja. Können uns da natürlich dann entsprechende Fehler bestimmen. Das heißt, die Güte der Antwort bewerten. Wie präzise, wie nah dran war der Pilot bei der Antwort auf dieses Signal. Ja. Und das zweite ist die Reaktionszeit natürlich. Wie schnell hat er gebraucht, um das abzulesen und dann zu antworten, wo er den Verkehr vermutet. Mhm. Und wir machen das für verschiedene Flugzustände. Also in jedem Flugzustand erheben wir dann 25 Messpunkte vom Piloten, 25 verschiedene Flugzeuge, die ihm angezeigt werden. Und dann kann man idealerweise 25 Antworten, wo er Verkehr vermutet. Ja. Und machen das nicht nur mit dem Beispiel gerade eben im Kurvenflug, sondern auch im Steigflug, im Geradeausflug und bei Seitenwind. Was ist die Problematik mit dem Seitenwind? Mit dem Seitenwind, die rührt daher, dass die Sensorik, FLAM, basierend auf GPS, nur den Kurs über Grund kennt. Das heißt, dort, wo ich mich über Grund lang bewege. Achso, nicht und die Richtung Flugzeug, der Nase. Genau, beim Flugzeug ist das nicht zwangsläufig dort, wo meine Schnauze hin zeigt. Ja. Das ist wie wenn ich mich beim Schlittschuhlaufen den Kopf nach links drehe. Dann guckt mein Kopf woanders hin oder meine Nase zeigt woanders hin, als dort, wo ich gerade mit meinen Schlittschuhen langfahre. Das liegt halt am Vorhaltewinkel gegen den Wind, den genau, man einhalten muss. Das ne? ist der Seitenwindeinfluss führt dann zu einem Vorhaltewinkel. Genau. Und entsprechend ist bei allen FLAM-Anzeigen oder auf FLAM basierenden Anzeigen der Kurs über Grund vorne. Das heißt, wenn etwas genau vor mir angezeigt wird auf einer Anzeige, dann ist das nicht direkt vor meiner Schnauze, sondern vorne ist dort, wo ich mich gerade hinbewege. Also auch wieder Lage versus Richtung. Genau, die gleiche Problematik wieder. Okay, alles klar. Okay, und das habt ihr jetzt untersucht für das klassische FLAM-Display, für das Butterfly-Display, also sprich mit dieser kartenartigen von oben drauf Sicht und mit eurem eigenen. Genau, mit unserem eigenen sind wir gerade noch dabei. Ja. Wollen wir mal mit dem FLAM-Display anfangen? Was war das Erkenntnis oder was waren die Erkenntnisse? Also da war recht interessant, dass die Fehler, das heißt die Antwortgüte, nimmt zu, sobald wir vom horizontalen Geradeausflug abweichen. Das ist eigentlich nicht erstaunlich. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Probanden meinen oder die meisten Piloten anscheinend das Verständnis haben, dass wenn sie dieses FLAM-Display sehen, dann zeigt mir das an, wo in meiner Haube der Verkehr wäre. Sie sehen das also als flugzeugfeste Anzeige wird das interpretiert. Das liegt auch daran anscheinend, dass die Gestaltungshinweise auf dem Display, kleine Flugzeugskizzen, die dort platziert sind, genau dieses Bild stützen. Das sogenannte Konzept des piktoriellen Realismus aus der Luftfahrtpsychologie. Mhm. Dass bestimmte Anzeigen, der Pilot meint immer, dass ihm das angezeigt wird, das, was auf einer Skizze zu erkennen ist. Eben dieses klassische FLAM-Display hat häufig eine kleine Flugzeugskizze in der Mitte, in diesem Kreis, in diesem Kranz von 12 LEDs. Und dann meint er automatisch, okay, ich gucke genau senkrecht auf meine Flügelebene. Ja, ja. Und nicht auf die Horizontebene. Klar. Und oben, genau vor mir, ist anscheinend dort, wo die Schnauze von diesem kleinen Flugzeugskizze hin zeigt und nicht dort, wo mein Kurs über Grund ist. Ja. Ja. Das heißt, die Gestaltungshinweise im Cockpit suggerieren ein falsches mentales Modell, was die meisten auch anscheinend annehmen. Ja. Ich glaube, die meisten haben sich da, also ich muss ehrlich sagen, wir haben ja vorhin da schon mal drüber geredet und mir ist es schon klar, wie das funktioniert. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie ich im Ernstfall intuitiv reagieren würde. Ich weiß es gar nicht. Genau. Eine große Frage, die wir auch noch gar nicht klären konnten. Also wir können sagen, es gibt Fehler, die gemacht werden und die nehmen sobald wir vom Geradeausflug abweichen, nehmen die zu. Ja. Aber wir können noch nicht bewerten, wie kritisch diese Zunahmen sind. Mhm. Was ist das an Gefahrenpotenzial? Das können wir mit dem Aufbau gar nicht bewerten, weil wir nicht wissen, wir messen letztendlich nur bis zum Blick nach draußen. Naja, wie gut bringt das System den Piloten oder den Blick des Piloten in Richtung des Verkehrs? Ja. Wir wissen aber nicht, wie lange braucht der Pilot dann, um den Verkehr zu finden. Naja, klar, das können wir mit dem Aufbau nicht messen. Ja, und damit wissen wir nicht, was für ein Gefahrenpotenzial dahinter ist. Ja. Was kann man jetzt aus dem Ergebnis für das klassische FLAM-Display lernen? Gibt es irgendwas, was man tun kann? Ich denke, die zentrale Aussage dahinter ist, dass man sich nochmal vergegenwärtigen sollte, wie das Ganze funktioniert. Und dass man gerade dann sich Zeit nehmen sollte, nach Verkehr Ausschau zu halten, wenn man deutlich vom Geradeausflug abweicht. Also zum Beispiel im Segelflug bei starken Wellenflugbedingungen. Das heißt, wenn man in den Alpen unterwegs ist, in einem atmosphärischen Phänomen, wo es eine Resonanzerscheinung im Lee von Bergen gibt, dann sind dort häufig sehr starke Steiggebiete anzufinden. Es wird gerne genutzt. aber die treten bei sehr starken Windgeschwindigkeiten auf, ja, und der Pilot fliegt normalerweise senkrecht zur Hauptwindrichtung, zum Teil, um in einem gegebenen Aufwindgebiet hin und her zu fliegen. Und dann kommt es zu sehr, sehr großen Vorhaltewinkeln. Ja, also das habe ich letzten Herbst auch genauso erlebt. Das Flaum zeigt völligen Blödsinn an. Ja, beziehungsweise man kann es nicht mehr interpretieren, nee, was da sinnvoll, ja, man kann es nicht mehr sinnvoll interpretieren, genau, an der, genau, Stelle. Ja. Und entsprechend ist da halt, was wir dann auch genau damit erkennen können, dann braucht man Zeit, um, ja, den Verkehr zu finden, der einem angezeigt wird. Das, ja, heißt, da muss man entsprechend auch mehr Sorgfalt, also mehr Zeit mit sich nehmen, sich mehr Zeit nehmen, um nach Verkehr dann draußen, ja, zu suchen, sobald man eine Anzeige kriegt. Und nicht, Moment, da vorne ist, Verkehr ist mir gerade angezeigt worden. Ich habe ja noch Zeit, ich kümmere mich auch um andere Aufgaben. Ich habe ja noch Zeit, bis der mir näher kommt. Da sollte man vielleicht frühzeitiger nach Verkehr Ausschau halten in diesen Situationen. Das Butterfly-Display, bringt das Unterschiede? Habt ihr da was messen können? Das Butterfly-Display ist über die verschiedenen Flugzustände prinzipiell effektiver, bringt den Blick des Piloten näher an, an den tatsächlichen Verkehr. Ja. Ich denke mal, das ist repräsentativ für alle kartenartigen Ansichten. Ja, klar. Das ist, also Butterfly ist wirklich nur ein Beispielprodukt, was sehr ähnlich, also mit Aber anderen, kennen die Segelflieger alle, deshalb kann man den Begriff, genau, schon verwenden. Richtig. Mit dem Butterfly-Display ist es anscheinend effektiver als das Flam-Display. Und was wir noch nicht zeigen konnten, es gibt anscheinend keine großen Reaktionszeitunterschiede. Mhm. Obwohl es grafisch dieser Blick von oben da ist, um dieser Blick von oben sehr schnell interpretierbar ist, brauchen wir dann wieder für die dritte Lageinformation die Höhe. Weil die als Zahl darstellt. Die ist als Zahlenkombination, also die ist letztendlich plus 400 Meter zum Beispiel dargestellt. Ja. Das heißt, da muss ich wieder eine Zahlen-Buchstaben-Kombination ablesen und vor allem dann zusammen mit meiner radarartigen Ansicht muss ich mir dann überlegen, wo ist der in der Außensicht? Ich muss letztendlich selbst, selbst einen Tangens bilden, weil ich aus der Ansicht von oben den horizontalen Abstand habe, ja, und dann den vertikalen Abstand als Zahlenwert habe. Und dann muss ich mir im Kopf berechnen, okay, was wäre das für ein Winkel, mit dem ich über den Horizont gucken muss. Ja. Das ist also, stimmt, wieder zeitaufwendig, stimmt, und raubt mir den Zeitvorteil, den ich durch diese Kartenansicht mir schon erkauft habe, der raubt mir diese Zahlen-Buchstaben-Kombination. Also mit anderen Worten, die Vermutung liegt nahe, dass der Grund, warum Segelflieger das Butterfly so gerne mögen, weniger in der besseren Flam-Effektivität liegt, sondern mehr in der Tatsache, dass man sieht, wo der Kumpel steigt. Das denke ich, dafür ist es auf jeden Fall auch gut geeignet. Deshalb habe ich es mir auch eingebaut. Ja, interessant ist, dass die Entwickler von Butterfly auch mit dem Ansatz dran gegangen sind, dass die meisten Leute werden das Flam-Display kennen und nicht so viele werden das Butterfly-Display kennen. Das heißt, dann, wenn es zeitkritisch wird, schalten die um auf eine Anzeige, die dem Flam-Display sehr ähnlich sieht. Ja. Das heißt, dass dem Piloten, auch dem unerfahrenen Piloten, das Display geben, dann, wenn es zeitkritisch ist, mit dem er schon vertraut ist. Also sprich, wenn der Gegner nahe kommt und es eng wird, schalten die wieder auf. Es sieht aus wie diese 12 LEDs. Genau, richtig. Und auch nochmal die vertikale Richtung wird auch ähnlich so dargestellt, um eben in einer zeitkritischen Situation wieder den Piloten was Vertrautes zu geben, wo er nicht groß überlegen muss oder auch nicht, also wo er wirklich schnell in sein Handlungsmuster zurückfällt. Ja. Okay. Also sprich, da gibt es eigentlich keine wirklich großen Erkenntnisse. Die Erkenntnis ist die, dass es auf jeden Fall schon mal den Blick näher an den Verkehr bringt als das klassische Flam-Display, weil es auch präziser auflösen kann, weil das Flam-Display in der horizontalen Richtung nur 30 Grad auflöst und vertikal auch nur sehr, sehr grob auflöst. Das heißt, ihr habt in dem Experiment, dann war der aber nicht in dieser gerade erwähnten zeitkritischen Situation, sondern in der wirklichen Kartenansicht. Das sind alles nur Verkehrshinweise, die nicht zeitkritisch waren, die wir untersuchen. Ja, okay. Das heißt, wir geben auch keine Warnung, wir geben keine Warntöne raus. Ja. Das wäre wieder ein zusätzlicher Freiheitsgrad im Versuchsaufbau. Ja, und den haben wir eben nicht näher untersucht bis jetzt. So, und jetzt läuft gerade euer die Untersuchung mit dem eigenentwickelten Display. Mhm. Da gibt es jetzt noch keine Ergebnisse, Fragezeichen? Ja, also bis jetzt sind wir natürlich noch mitten in der Versuchskampagne. Ich kann also noch nicht beurteilen, was die Reaktionszeiten und die Effektivität macht. Jetzt kann ich ein paar subjektive Eindrücke schildern. Ganz kurz, wir werden das übrigens nachliefern. Das heißt, am Ende des Gesprächs, am Ende des Podcasts werden die Ergebnisse zumindest in ihrer vorläufigen Form in irgendeiner Art und Weise dann hörbar sein. Wir wissen noch nicht genau, wie wir das machen. Genau. Bis dahin, denke ich auch, werden wir vorläufige Ergebnisse auch haben. Aber bis jetzt kann ich noch nicht sagen, ob dieses eigene Display, ob dieser Nachskizzieren von einem Blick aus dem Fenster, ob das wirklich was bringt, können wir noch nicht sagen, weil wir eben noch nicht die Rohdaten erst ausgewertet werden müssen, ob es Unterschiede in der Effektivität gibt und in den Reaktionszeiten gibt. Das steht noch aus. Ich kann aber schon ein paar subjektive Eindrücke von den Probanden schildern. Und vielen Probanden ist es natürlich dieses Display nicht vertraut. Ja, diese Lernthematik wieder. Ne? Die Lernthematik wieder, genau. Alle von meinen über 100 Probanden, mit Ausnahme von einer ganz jungen Flugschülerin, kannten das FLAM. Mhm. Keiner kennt dieses Display. Ja. Das heißt, wir haben hier einen kompletten Vertrautheitsunterschied. Ja. Und dadurch, dass es darum geht, ein möglichst intuitives Produkt darzustellen oder ein intuitives Display zu liefern, haben wir auch wenig Einweisung in dieses Display, weil wir wissen wollen, wie die Leute möglichst einfach direkt aus dem Ärmel den Umgang damit rausschütteln. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe das ja vorhin auch gesehen, das Display, ich wüsste nicht so genau, was man da einweisen soll. Ich meine, da gibt es eine Horizontlinie, ist klar, was die bedeutet. Mhm. Es gibt auf der linken Seite Zahlen, also 20 Grad, 25 Grad, 30 Grad, ist offensichtlich, dass es da den Blickwinkel nach oben und unten gibt. Mhm. Und es gibt auf der X-Achse quasi eine Skala von minus 90 über 0 bis plus 90. Das ist irgendwie auch klar, was das bedeutet. Also ich wüsste nicht, was da groß an Einweisung überhaupt. Gab das Feedback von ein paar Probanden, dass sie gerne eine intensivere Einweisung gehabt hätten. Okay. Es gibt auch das Feedback, dass vielen das halt unvertraut ist und dass sie sich nicht wohlfühlen damit. Absolut. Weil sie auch natürlich dadurch, dass sie keinen Verkehr in der Außensicht sehen, haben sie kein Feedback. Ja. Und Feedback ist natürlich zwangsläufig notwendig zum Lernen. Ist ein guter Punkt. Das heißt, sie haben keinerlei Lernkurve. Ja. Sie können sich vielleicht aus dem Versuchaufbau, wenn wir die Flugzustände dann ändern, von einem Flugzustand im nächsten, können sie auf einmal anfangen nachzudenken und andere Strategien entwickeln, aber sie wissen nicht, was richtig ist und was falsch ist. Wieso habt ihr nicht während der Lernphase, also der Versuch funktioniert so, der Proband darf erst ein paar Tests, also kriegt ein paar angezeigt, darf ein paar Testeingaben machen und dann kommt die eigentliche Messung. Warum habt ihr nicht während dieser Testeingaben das Flugzeug angezeigt? Ganz einfach, weil wir zu dem Zeitpunkt, als der Versuch entstanden ist, noch nicht die Fähigkeit im Simulator hatten, Fremdverkehr anzuzeigen. Weil das wäre weil dann zumindest während dieser, ich meine, dass man es später nicht machen kann bei der Frage, wo guckt er hin, ist klar, weil dann ist die Sache irgendwie sinnlos. Aber während der Lernphase wäre das ja vielleicht sinnvoll gewesen. Richtig, da hat man noch nicht die Möglichkeit bei der ersten Versuchskampagne. Ja. Da war es auch noch nicht klar, dass wir diese Möglichkeit im Simulator entwickeln würden. Jetzt und entsprechend, das wurde jetzt im Rahmen von einem anderen Vorhaben, haben wir diese Möglichkeit bekommen. Und aber im Rahmen von der Standardisierung des Versuchsaufbaus wollten wir dann nicht noch einen zusätzlichen, nicht auch noch an einer zusätzlichen Stellschraube drehen. Ja. Auch was wir auch so als subjektiven Eindruck von den Probanden immer wieder zu hören kriegen, ist, bis jetzt ist es so, in dem Display bleibt die Horizontlinie immer an der gleichen Stelle im Cockpit. Das heißt, wenn ich eine Kurve einleite, bleibt die Horizontlinie immer parallel zu den Flügeln. Es ist also kein künstlicher Horizont. Ja. Jetzt ist es aber so, dass viele Probanden im Nachhinein sagen, Mensch, warum machen wir das nicht als künstlichen Horizont und zeichnen letztendlich diese Verkehrsinformation auf dem künstlichen Horizont? Da fehlt natürlich die Sensorik, weil wir das als momentan der Grundgedanke ist, das als auf Batenbasis FLAM ohne zusätzliche Sensorik, ohne zusätzliche Kosten dieses System weiterzuentwickeln. Ich meine, heutzutage mit diesen ganzen Lage-Beschleunigungs- und Pseudokreiselsensoren im Handy müsste das doch eigentlich relativ wenig aufwendig sein, sowas zu haben. Auch ein anderes Fachgebiet oder eine andere Forschungsgruppe bei uns am Institut kümmert sich genau um solche Themen. Low-Cost Low-Cost-Positionslösung und Lagelösung, also 6-Freiheitsgrad-Lösung, auf Grundlage von verrauschten, günstigen Sensoren. Mhm. Genau das, was wir am Handy haben. Ja. Und was wir da immer wieder erkennen, ist, braucht doch eine ein großes Know-how, diese verrauschten Sensoren in einem beschleunigten Bezugssystem einzusetzen, wie im Flugzeug. Diese Handysensoren sind dann zur Erklärung, ne? Also Scheinlotproblematik. Genau, Scheinlotproblematik. Wenn ich eine Kurve fliege, dann drückt es mich eben nicht nach außen, sondern mich drückt es nach unten, weil das Flugzeug sich in die Kurve neigt und damit der Erdbeschleunigungsvektor sozusagen immer entlang meiner Wirbelsäule zeigt. Genau, wie der Motorradfahrer, der sich in die Kurve legt. Genau. Und nicht wie der Autofahrer, der an die Seitentür gedrückt wird. Ja, ja, genau. Dieses Problem haben wir an der Stelle. Das heißt, wir müssen da schon viel Wissen mit reinnehmen, um aus diesen sehr verrauschten Sensoren eine halbwegs zuverlässige Lösung zu kriegen, was meine Lage im Raum angeht. Mhm. Und das ist bei Weitem noch nicht so günstig, als dass es für den Markt erschwinglich wäre. Also sprich, denkbar wäre sowas schon. Es gibt ja auch, es gab zumindest früher, oder es gibt auch jetzt noch in Segelflugrechnern Kompasssensoren, die dann eben genau diesen Vorhaltewinkel erkennbar gemacht haben. Also sowas wäre im Prinzip schon denkbar. Das wäre denkbar. Jetzt ist natürlich auch die Frage, das ist auch eine Idee, die wir diskutiert haben, macht das Sinn, hinter das FLAM noch so eine Sensoreinheit zu bauen und die dahinter zu schalten und die Daten, die hinten rauspurzeln aus dem FLAM, diese GPS-Daten, um die Lagedaten noch zu korrigieren und dann einfach letztendlich zwischen Display und FLAM-Empfänger so eine Box zu schalten. Ja. Das ist wäre eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen. Und dann hätte man vielen Piloten, die sowieso diese Anzeige, diese klassische FLAM-Anzeige als flugzeugfest interpretieren, hätte man denen geholfen. Genau. Aber was ist auf einmal mit denjenigen, die wussten, wie es eigentlich funktioniert? Dann haben wir da auf einmal wieder, den müssen wir zu erkennen geben. Moment, wir haben hier eine zusätzliche Sensoreinheit mit drin. Ja. Das heißt, wir müssten so oder so, entweder trainieren wir die Leute, die mit dem aktuellen FLAM nicht gut umgehen können, oder wir müssten die Leute, die mit dem aktuellen FLAM gut umgehen können, umtrainieren wieder. Stimmt schon. Das heißt, wir haben da so ein Hin und Her, eine Abwägung, und wir hätten vor allem keinen homogenen Stand des Systems mehr. Schon richtig, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt schon keinen homogenen Stand, weil ja eben Butterfly versus normales FLAM, wenn euer Ding jemals in den Markt kommt, hätten wir ein drittes. Bei sämtlichen Privatflugzeugen ist auch kein Argument, wenn man sich daran gewöhnt, ist eigentlich vor allem im Vereinsbetrieb ein Problem. Und das letzte Argument, was dagegen spricht, ne, wenn man immer sagt, man muss das alte beibehalten, weil das neue ist anders, dann können wir es nie weiterentwickeln. Also ja, klar. Das sind alles so Argumente, finde ich, die muss man irgendwie natürlich betrachten, aber eigentlich können sie nicht das wirkliche Argument sein. Nee, das ist, ich denke, das ist dann relevant, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, eine große Menge an Leuten gezielt umzutrainieren. Ja, genau. Dann ist es, oder wenn wir eine große Menge der Nutzer gezielt umtrainieren müssen, dann wird es immer ein Problem. Es macht dann Sinn, wenn wir Flugzeuge neu auslegen, wenn wir ein Cockpit sowieso neu gestalten oder ein neues Flugzeug mit auf dem Markt haben, in Vereinsbetrieb mit integrieren, wenn man sowieso ein neues System kennenlernen muss, dann ist es auch, dann kann man sich auch direkt mit solchen Ansätzen mit auseinandersetzen. Man dann macht es also, wenn man graduierlich einführen mit drin hätte. Und es gibt ja durchaus inzwischen für einen Segelflug Kreiseleinheit, also Lagesensoren, die sehr zuverlässig arbeiten. Ja. Da gibt es ja durchaus auch so eine Art künstlichen Horizont, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Ja. Und das kann man, denke ich, sehr gut auch dafür nutzen und diese Infos mit einarbeiten, die Lagesensor. Aber das habt ihr jetzt noch nicht untersucht? Das haben wir noch nicht untersucht. Habt ihr das vor? Wir haben es indirekt mit drin, weil wir aus den Antwortschemata der Probanden ja erkennen können, mit was für Koordinatensystemen sie arbeiten. Korrigieren sie für einen Hängewinkel, korrigieren sie für einen Nickwinkel, korrigieren sie für einen Vorhaltewinkel. Okay. Das können wir aus den Antwortschemata erkennen und damit kann ich ja extrahieren, wie meinen Sie, dass es funktioniert? Und würde es etwas bringen, wenn es anders funktionieren täte? Genau, also der Ansatz ist natürlich da, wenn die meisten Piloten meinen, dass das FLAM sowieso schon Vorhaltewinkel, Hängewinkel und Nickwinkel berücksichtigt, dann ist natürlich die Vermutung naheliegend, dass wenn wir dann ein Zusatzmodul bauen und das einrüsten, was das tut, dass die meisten damit zurechtkommen. Und das geben eure Daten eben auch her. Das geben die Daten her. Das heißt, indirekt habt ihr das euch dann schon gezeigt. Genau. Also okay. Wir können schon zeigen, dass für das klassische Flam-Display wäre ein Effekt da, der es vermutlich diese Lagesensoren das verbessern würden. Okay. Interessanter, beziehungsweise dann beim Butterfly-Display, weil es eben so eine Art Blick von oben ist, scheinen viel, viel mehr Piloten das Ganze, also diese Ansicht von oben auch tatsächlich in die Horizontebene draußen in der Außensicht zu projizieren. Ja, ja, ja. Das heißt, schon wieder in eine andere Richtung zu projizieren als die klassische Flam, klassische Flam-Anzeige. Und das hätte dann auch wieder einen Umlernaufwand zur Folge an der Stelle, beziehungsweise für diese Nutzergruppe würden dann die Lagesensoren gar nicht mehr so viel bringen. Ja. Das heißt, da wäre dann wieder kein Mehrgewinn. Und ich bin gespannt, wie intuitiv die Probanden dann mit dem hier entwickelten Display arbeiten, ob sie die Horizontlinie auf dem Display tatsächlich auch in Deckung bringen mit der Horizontlinie in der Außensicht, was eigentlich naheliegend ist aufgrund des Farbschematas. Jetzt ist halt in der aktuellen Versuchskampagne steht halt damit der Nachweis aus, dass sie es auch tatsächlich tun. Ja. Weil ein Großteil der Gedanken, auf denen diese Display-Darstellung beruht, basiert natürlich auf Literaturwissen. Und Literaturwissen in der Luftfahrtforschung, in der Display-Gestaltung, hat eigentlich seltenst basiert auf Versuchen im Segelflug. Das Geld, das wird dort gemacht, die Forschung ist dort, wo es Geld ist. Ja. Und das Geld ist selten im Segelflug, sondern vielmehr im militärischen Bereich oder im kommerziellen Bereich. Die Ergebnisse von der letzten Kampagne reichen wir nach. Mhm. Ich möchte zum Abschluss noch auf ein Thema eingehen, und zwar auf die Versuchsdurchführung. Mhm. Wie viele Probanden habt ihr da typischerweise pro, also Flam normal, Flam Butterfly, perspektivisches Display, wie viel waren das jeweils ungefähr? Größenordnung 40 bis 45 Leute. 40 bis 45 Leute, und dann sind es vier Fluglagen, A25 Messpunkte. Das sind also 100 Messpunkte pro Person, mal 40 sind wir bei 4.000 Flugzeugortungen, 4.000 bis 5.000 Flugzeugortungen. Genau. Das heißt, sprich, da kommt man in eine Größenordnung, die auch eine statistische Relevanz hat. Mhm. Das ist natürlich ein Kriterium für so ein experimentelles Vorgehen, sonst kann ich es natürlich komplett sein lassen. Was gibt es sonst noch für Dinge, die man tun muss, damit so ein empirisches Vorgehen, so eine Versuchsgeschichte nachher belastbar ist? Genau, also wir müssen natürlich gucken, dass die Anzahl der Teilnehmer später statistische Aussagen zulässt, Haben wir mit der Datenstruktur. Ja. Dann müssen wir natürlich auch gucken, wen nehmen wir als Stichprobe? Mhm. Das heißt, wer sind meine Probanden überhaupt? Und dadurch, dass wir halt sagen, ne, das soll für einen Otto-Normal-Segelflieger gelten. Soll es auch einer sein. Genau, soll es auch der Otto-Normal-Segelflieger sein. Das heißt, ich habe keine näheren Anforderungen an die Qualifikation. Mhm. Das heißt, ich an dem Versuch nehmen alle teil, die irgendwie Segelflugerfahrung haben, sei es vom Flugschüler über einen erfahrenen Fluglehrer, Jungscheininhaber oder der ganz alte Streckenflughase. Die haben wir alle hier drin. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, weil die Leute, die Zeit haben, an dem Versuch teilzunehmen, sind dann häufig die Jüngeren, die von der Schule oder Uni nochmal die Möglichkeit haben, da mal eine Stunde oder zwei abzuzwacken, um am Versuch teilzunehmen, oder eben die alten Hasen, die dann auch schon wieder im Ruhestand sind und gern dafür hierfür auch mal Zeit aufbringen. Oder Darmstädter. Oder natürlich die Leute aus einer bestimmten Region, wobei ich sehr überrascht bin über den bundesweiten Zuspruch. Ja. Also jetzt gerade eben den Proband, den wir hatten, der kam aus Bayern. Bayern-Gries. Richtig. Dann hatte ich gestern eine Probandin, die kam aus Kiel. Ich hatte einen Probanden aus Bremen. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie kommt man an die Leute dran? Facebook. Und das, richtig, Facebook ist ein ganz, ganz großer Kanal geworden für uns. Ursprünglich haben wir angefangen mit Flyern hier an der Uni. Und von dort aus hatten wir auch gedacht, naja, da kriegt man vielleicht 10, 15 Leute zusammen in den Vorlesungen. Und da ist man an die ersten 2, 3 Leute gekommen. Die haben es dann im Verein weitergeleitet. Vom Verein ging es dann an E-Mail-Verteiler. Und von dort aus ziemlich schnell, ziemlich weit. Ja. Das heißt, man verliert ziemlich schnell die Kontrolle über darüber, wer weiß eigentlich Bescheid von den Versuchen. Warum ist das ein Problem? Ist gar kein Problem, aber es ist ganz interessant, wer dann auf einmal, also von wo die Leute dann auf einmal herkommen. Das heißt, vor allem nehmen die Leute auch weiter Anreisen in Kauf, nur um an dem Versuch teilzunehmen und ein bisschen Simulator nachher fliegen zu dürfen. Und es gibt auch Kekse. Natürlich. Muss ja ein bisschen was sein. Genau. Okay. Also Auswahl das heißt, der Leute. Ist Auswahl der Leute. Und vor allem da muss man natürlich gucken, was für Effekte gibt es bezüglich halt der Altersstrukturen aufgrund der Verfügbarkeit. Aber häufig ist es so, dass gerade wir haben sehr viele junge Probanden, weil die Leute halt Zeit haben im Studium oder in der Schulzeit. Ja. Wir haben die Versuche auch so gelegt, dass wir in den häufig um die Weihnachtsfeiertage drumherum Versuche machen, weil da viele Segelflieger halt schon in der Winterpause sind, lang genug nicht mehr geflogen sind, dass wir irgendwas mit dem Fliegen zu tun haben wollen. Und dann auch die Zeit haben, häufig noch mal ein paar Tage Urlaub vor oder nach Weihnachten haben. Aber es sind trotzdem häufig junge Leute, aber gerade in der Luftfahrtpsychologie sind es häufig junge Probanden, die teilnehmen, weil es in vielen Ländern gibt es luftfahrtorientierte Pilotenstudiengänge. Und direkt an den Instituten, die Pilotenstudiengänge anbieten, auch häufig luftfahrtpsychologische Institute sind. Und da nimmt man die halt direkt als Probanden. Auch alle möglichen empirischen Studien in der Informatik sind mit irgendwelchen Studenten. Genau. Und auch da hat man immer die Frage, okay, was hat nochmal ein Student zu tun mit einem 20 Jahre Veteran, erfahrenen Entwickler? Gar nichts. Ne? Also das Problem hat man überall. Es genau. Immer Studenten. Richtig. Oder Ähnliches. Wobei ich, wie gesagt, doch echt erstaunt bin, dass wir die Altersspannbreite deutlich größer haben als viele von den anderen Luftfahrtstudien. Ja, okay. Das muss man natürlich machen. Dann von der Versuchsplanung ist das natürlich ein großer Aufwand. Wir bewegen uns ja sehr, sehr stark an der Schnittstelle zwischen einem technischen System, das heißt eigentlich in Ingenieurwissenschaften, und einer psychologischen Fragestellung, wie geht der Mensch mit Informationen um? Ja. Das heißt, das Ganze von der Versuchsplanung her war ein bisschen aufwendiger, sich überhaupt oder ich mich selbst als Techniker erstmal in die ganze psychologischen Fragestellungen und Methodiken einzuarbeiten. Mhm. Auch das Statistische wahrscheinlich. Gerade das Statistische, also als Ingenieur im Studium und hört es nach einer Standardabweichung auf. Genau. Mittelwert wird noch vorausgesetzt, aber dann Unterschied zwischen einer Stichprobe und einer Grundverteilung, das weiß dann auch schon nicht mehr jeder. Ja. Und das heißt, da von der Pike auf in die Methodik erstmal einzusteigen. Und auch in die unterschiedlichen Fachkulturen dahinter. Und dann muss man natürlich auch erstmal präzise planen, was für Freiheitsgrade lässt man zu. Und der Versuchsaufbau, den wir haben, der ist natürlich sehr, sehr stark kontrolliert von den Umgebungsbedingungen. Der Flugsimulator als eingefrorener Umgebung mit einer statisch skizzierten Landschaft draußen ist natürlich sehr reproduzierbar. Ja. Hat aber wenig mit dem eigentlichen Flug nachher zu tun. Mhm. Aber wir können aufgrund dieses Laboraufbaus natürlich Effekte erstmal messen, wo wir die Größe am Anfang gar nicht wussten, wie groß sind diese Effekte. Mhm. Das heißt, wir brauchen erstmal einen präzisen Versuchsaufbau, um eventuell auch kleine Effekte, die wir hier zum Teil haben, überhaupt nachweisen zu können. Bevor wir irgendwie versuchen, die Probanden eine Strecke fliegen zu lassen und dabei nach Verkehr suchen zu lassen. Klar, Das heißt, deshalb ist es ein sehr starker Laboraufbau, aber sich dafür erstmal zu entscheiden. Dann muss der geplant werden und die psychologischen Aspekte untersucht werden. Das hat eine Studentin sehr gut, sehr präzise bei uns gemacht. Meine Psychologin. Dann Probedurchläufe erstmal mit einem psychologischen Aufbau. Was heißt die psychologischen Effekte nochmal? Geben Sie da nochmal einen Punkt oder zwei, was ich da sehe? Also letztendlich, wie läuft die Informationsverarbeitung des Piloten ab und wie kriege ich eben auch, welche Größen will ich messen, welche Leistungsmerkmale will ich messen, was für Testverfahren habe ich dafür? Also sprich, wie muss ich meinen Versuch gestalten, um danach nachher auch dieses mentale Modell, auf das ihr aus seid, ableiten zu können? Genau, das war ein Aspekt, der halt im Voraus erstmal mit geplant werden musste. Ja. Und dann ist es natürlich noch, wenn man dann ein psychologisches Konzept hat für so eine Untersuchung, dann muss es natürlich auch noch im Flugsimulator portiert werden. Ja. Das heißt, wie muss man einen Simulator umgestalten? Wie kriegt man diese Sachen, die man sich auf dem Papier schön überlegt hat, psychologisch zu messen, dann auch im Simulator abgebildet? Das ist euer Tablet. Wie kriegt man die Daten erhebt? Das Tablet. Und da ist natürlich viel Softwaregestaltung im Hintergrund notwendig gewesen. Und auch also letztendlich auch Fragebogengestaltung, Softwaregestaltung. Fragebogen, wie spielt der da rein? Genau, also wir haben am Anfang, erstmal müssen wir natürlich auch unsere Stichprobe beschreiben, und in der Fliegerei wird es ja häufig über Berechtigung, also beschreibt man nicht nur, wie alt sind die Leute, sind sie männlich oder weiblich, sondern auch, was für Erfahrung, Flugerfahrung bringt sie mit und was für Berechtigung haben sie. Mhm, okay. Das heißt, wir müssten da erstmal erfahren, wie viel Segelflugerfahrung haben sie, wie viel eventuell andere Flugerfahrung haben sie. Das kann durchaus auch noch ein Einfluss sein, ob die Leute, ob jemand alle zwei Wochen im Segelflieger alleine unterwegs ist oder ob der nebenbei noch zufällig Berufspilot ist. Das, denke ich, hat auch einen Einfluss auf die Professionalität, mit der man an das Fliegen dran geht. Und das heißt, dafür muss ein Fragebogen gestaltet werden. Das ist so eine Selbsteinschätzung am Anfang. Ja, erst Beschreibung, was bin ich, wer bin ich. Genau, wer bin ich letztendlich, die Demografie die, und den fliegerischen Lebenslauf, den wollen wir mal ganz grob erfasst haben. Und dann wollen wir natürlich auch den Umgang oder beziehungsweise die Erfahrung mit verschiedenen Kollisionswarnsystemen und den dazugehörigen Displays erfassen, hatte einfach den Hintergrund, das ist ein nächster Fragebogen, den wir mitentwickelt haben, um überhaupt die Verbreitung von verschiedenen Kollisionswarnsystemen mal ab oder und den Displays dazu abschätzen zu können. Wir wussten aus Marktstudien, es gibt verschiedene Systeme. Ja, als Segelflieger ist man mit dem einen oder anderen schon mal geflogen, aber wir hatten keine Ahnung, wie häufig kommen die tatsächlich vor. Und das heißt, da musste man natürlich dann erfragen bei den Leuten, die hier sitzen, mit was habt ihr schon gearbeitet, was kennt ihr? Und wenn wir dabei sind, was kennt ihr für technische Grenzen? Da so ein bisschen, haben die Leute schon mal ins Handbuch geguckt, nicht? Beziehungsweise, was ist präsent, wenn wir sie darauf ansprechen? Eben, dass es ein reines GPS-System ist, dass das klassische Flam-Display nur ein Flugzeug anzeigen kann. Ja. Oder eben, dass es unter anderem auch beim schlechten Einbau auch tote Winkel gibt, wo wir kein Flugzeug empfangen können. Das lassen wir mal als Freitext antworten. Was für Grenzen sind den Leuten häufig bewusst, den Probanden, die hier vorbeikommen? Das fragen wir mit ab. Und auch, was ist die Grundeinstellung? Sind die Leute ein Kollisionswarnsystem als System im Flugzeug aufgeschlossen oder sind sie dem eher abneigend gegenüber eingestellt? Und das wird halt auch mit erfasst am Anfang. Und hat es dann auch Auswirkungen auf die Auswertung der Ergebnisse oder macht ihr das einfach nur mit, weil ihr die Leute eh da habt und ihr diese Umfrage einfach sowieso generell mal machen wollt? Das ist gerade die Frage, mit welchem System habt ihr gearbeitet, ist für uns sehr wichtig, um eben schon abzuschätzen, wir konnten inzwischen abschätzen, Flam ist Standard. Das klassische Flam-Display hat so gut wie jeder mit schon geflogen. Ja. Das zweite ist natürlich dieses Butterfly-Display, diese radarartige Ansicht von oben. Das ist vielleicht ein Drittel, 20-30% der Piloten, die damit geflogen sind. Das heißt, wir haben eine ganz andere eine ganz andere Lernkurve bei vielen und bei unserem System natürlich komplett gar keine Vertrautheit. Und das können wir durchaus ranziehen, um ein paar von den Effekten zu erklären. Okay. Beziehungsweise muss ich auch ranziehen, um ein paar von den Effekten im Unterschied zwischen Flam und Butterfly zu erklären. Weil wir da einfach andere Voraussetzungen haben in der Stichprobe. Okay. Das nutzen wir also durchaus. Und dann weiterer Fragebogen, den wir aber erst im Nachgang, nach dem Versuch erheben. Ich hatte es vorher angesprochen, wir müssen die Zufriedenheit messen im Umgang mit diesem technischen System, mit den verschiedenen Displays. Und da haben wir einen Fragebogen, der eigentlich aus der Softwaregestaltung kommt, sogenannte System Usability Scale. Das sind einfach 10 Aussagen über das System, mit dem man gearbeitet hat. Und die soll man dann bewerten, mit der Aussage stimme ich ganz und gar nicht überein, hin über einer neutralen Bewertung bis zu stimme ich ganz entschieden überein. Ja. Und daraus können wir dann sogenannte Usability Scores berechnen. Das heißt, ein Zahlenwert, der sich letztendlich aus dieser Skala auf einer Skala von 0 bis 100 ergibt und auch eine Lernfähigkeit. Das heißt, also, wie wird die Lernfähigkeit, muss ich viel lernen, um das System, meint der Nutzer viel lernen zu müssen, bis er gut mit dem System umgeht? Auch wieder auf einer Skala von 1 bis 100. Ja. Das können wir mit diesem Fragebogen abgreifen, also auch wieder ein psychologisches Konzept für die Bewertung des technischen Systems. Also da werden im Prinzip die Dinge erfasst, die man nicht messen kann während des Versuchs an sich. Genau, also die subjektive Einschätzung des Piloten auf eine standardisierte Form. Ja. Und dann nach dem Versuch gibt es natürlich noch die Möglichkeit von einem freien Gespräch im Debriefing, wo die Probanden auch nochmal ihre Wünsche, ihre Eindrücke schildern, die natürlich qualitativ mit aufgenommen werden, was in der Auswertung dann manche numerischen Effekte erklären kann. Der Kollege, der gerade da war, der hat irgendwie 5 Unterschriften abgegeben, vielleicht waren es nur 3, du hattest mit einer anonymisierten Teilnehmer-ID gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du im Vorfeld auch noch die Ethikkommission befragen musstest, ob du so einen Versuch überhaupt durchführen musst. Also was gibt es da noch so an Randbedingungen für so, in Anführungszeichen, Menschenversuche? Ich weiß, der Begriff ist jetzt irgendwie unpassend, aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Genau, also sobald wir mit Probanden arbeiten, gibt es natürlich ein paar Sachen, die wir beachten müssen. Wir haben dadurch, dass die Versuche hier im Fachbereich Maschinenbau an der TU Darmstadt durchgeführt werden, haben wir keine Ethikkommission. Die gibt es meistens bei den Medizinern. Dadurch, dass die Versuche bei uns eigentlich meist ethisch unbedenklich sind oder die Maschinenbauer noch nicht so weit sind an der Stelle, spielt nicht so die Rolle. Aber trotzdem ist es gerade Standard, wenn wir im Bereich Luftfahrtpsychologie unterwegs sind und wir haben ja Psychologen mit an Bord bei der Thematik, da müssen wir auf jeden Fall eine Einverständniserklärung der Teilnehmer haben, um veröffentlichen zu dürfen. Mhm. Beziehungsweise die meisten Fachzeitschriften verlangen dann, dass bei den Versuchen eine Einverständniserklärung vorliegt. Mhm. Und da werden dann zum Beispiel auch ein paar Spielregeln letztendlich einfach dargestellt, dass die Probanden den Versuch jederzeit abbrechen können, wenn sie wollen, wenn sie nicht genau, wenn ihnen nicht wohl ist bei dem Versuch. Und das musst du ihnen auch explizit sagen. Da werden sie explizit darauf hingewiesen, korrekt. Ja. Oder zum Beispiel, dass ihre Daten auch während des Versuchs oder wenn sie abbrechen sollten oder nach dem Versuch auch löschbar, also dass wir diese entfernen können, löschen können, dass sie nicht zur Auswertung herangezogen werden und natürlich die Versicherung, dass wir die Sachen nur für wissenschaftliche Zwecke nutzen und dass das Ganze anonym bleibt. Das heißt, die Daten sind nur für mich anhand dieser Probandenkennnummer, das ist eine sechsstellige alphanumerische Kennzahl, erkennbar und ich habe keinen Namen dazu. Ja. Das ist natürlich für mich für die Auswertung wichtig, dass ich nicht irgendwelche mich an einen besonders gut oder besonders schlecht erinnern kann und dann irgendwelche Effekte da drin vermeine zu sehen, die in der Realität gar nicht da waren. Ja. Das heißt, alle Dokumenten, die mit Probanden zu tun haben, mit den eigentlichen Messdaten zu tun haben, sind nur mit der Kennnummer für mich zugänglich. Dann habe ich noch gerade bei dem Probanden vor uns, mit dem wir gerade eben begleitet haben, das war ein junger Flugschüler, 16 Jahre alt, meine ich. Hat einen Schein seit ein paar Tagen. 17 Jahre alt, richtig. Jungscheininhaber, genau. 17 Jahre alt. Darf man ja in der Segelfliegerei darf man einen Schein mit 17 machen. Minderjährig. Das heißt, da müssen wir auch darauf achten, dass die Erziehungsberechtigten im Bilde sind, dass da eine Einverständniserklärung auch mit vorliegt natürlich. Schon witzig, oder? Da denkt man eigentlich gar nicht wirklich dran. Sind Sachen, die sich dann in den Probeläufen, in den Trockenläufen von den Versuchen erstmal mit ergeben. Hast du ein Gespür dafür, wie viel Aufwand du in die Gestaltung, also nicht jetzt die Durchführung der Experimente, ich meine, das ist N Teilnehmer mal 2 Stunden oder so, in die Vorbereitung reingesteckt hast, um das sozusagen wasserdicht zu planen, nur um da mal so ein Gefühl dafür zu geben? Ich bin am Überlegen, die ersten Versuche haben wir vor 2 Jahren gemacht und ich bin seit 4 Jahren dabei. Das heißt, die ersten 3-4 Monate waren erstmal die Fragestellung, wo bin ich unterwegs mit meiner Forschung? Und ich denke, dann haben wir, bis wir die Versuche richtig am Laufen hatten, mit den studentischen Arbeiten, die Studenten, die damit angepackt haben, war ich Größenordnung 1,5 Jahre beschäftigt. Aber natürlich, während ich noch andere Tätigkeiten hier am Institut habe. Aber schon, sagen wir mal, in der Größenordnung von 5 bis 7 Monaten oder 5 bis 7 Personenmonate in die Vorbereitung, Ausarbeitung der Fragebögen, die Entwicklung von diesem Touchscreen-Dingens da und so weiter. Also das ist schon nicht ganz ohne. Also nicht so, wir hängen da mal geschwind so ein Display rein und gucken mal, was die Leute auch denken. Obwohl 2 der 3 Displays auf dem Markt so verfügbar sind und wir die Originalprodukte hatten. Aber selbst dafür schon einen ordentlichen, recht präzisen Versuchsaufbau hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach gewesen. Also das braucht schon. Da reden wir über Mann, Monate, Größenordnung, ein Mann, Jahr, denke ich. Ja. Größenordnung. Das sollte man echt nicht meinen, was da dann sich da dann an Arbeit ergibt mit so empirischen Geschichten. Man fängt vor allem sehr schnell an, über Probleme sich Gedanken zu machen. Oder sobald man dann versucht, das erste Mal mit jemandem einen Versuch durchzugehen, merkt man, wo die ganzen Schwachstellen sind. Das heißt, man braucht auch immer wieder Iterationsschritte. Wir haben am Anfang oder immer wieder, auch wenn ich einfach nur das Display ändere, hole ich mir Experten bei uns aus dem Flugbetrieb, Piloten bei uns aus dem Forschungsflugbetrieb, um die mit Trockenläufen den Versuchsaufbau allein eine Änderung, ein neues Display rein, um das nochmal durchzugehen, um Schwachstellen wieder aufzudecken. Ja. Und wir hatten zum Beispiel bei einem Display, beim Butterfly-Display, hatte ich einen Fehler in der Softwareprogrammierung bei der Erweiterung, dass die Datenaufzeichnung nicht korrekt gelaufen hat. Und das haben wir erst nach 13 Probanden richtig behoben bekommen. Scheiße. Das heißt, da ist schon mal wieder, da sind ein paar Arbeitstage futsch gewesen. Ja. Aber selbst dann haben wir immer noch eine ausreichende Stichprobe danach immer noch erheben können, als wir das bemerkt hatten. Gut, ich bin, glaube ich, am Ende. Mhm. Fällt dir noch irgendwas ein? Ich denke, das wäre es auch soweit. Dann essen wir jetzt von uns die Kekse auf. Genau. Und schalten das Mikrofon aus. Alles Danke klar. fürs Mitmachen. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, soweit zu dem Gespräch mit Christoph in Darmstadt Anfang Januar. Inzwischen habe ich dann nochmal mit ihm telefoniert, um die Ergebnisse, soweit sie bekannt sind, zu erfahren und euch zu erzählen. Es ist also so, dass bei dem neuen Display die Suchfehler deutlich geringer sind, also der Begriff Treffsicherheit, den ich am Anfang eingeführt habe, quasi höher. Die Probanden fangen näher am tatsächlichen Verkehr, am tatsächlichen Ziel an zu suchen. Und das gilt eben insbesondere für den nicht horizontalen Geradeausflug, also sprich immer da, wo der Bezug zwischen Anzeige und tatsächlicher Welt etwas komplizierter ist. Das haben wir ja in dem Gespräch diskutiert. Die Zahlen sind noch nicht genau im Detail aufbereitet, aber 25-50% Verbesserung, je nach Flugzustand, sind da tatsächlich messbar gewesen. Um da noch konkretere Zahlen zu bringen, im stationären Geradeausflug, also quasi im einfachsten Fall, hatte das Butterfly-Display im Schnitt 10 Grad Fehler, das Flaum, das Standard-Display 6 Grad Fehler und das eigene Display 5 Grad Fehler. Da im Geradeausflug hat man da also keine so großen Unterschiede, aber dann eben im nicht stationären, nicht horizontalen eben dann deutlich, deutlich höhere Unterschiede. Die Reaktionszeiten, also quasi die Zeit, bis der Proband dann tatsächlich rausguckt, da wurde kein nennenswerter Unterschied gemessen, 2,7 bzw. 3,2 Sekunden. Was sich auch herausgestellt hat, ist, dass in den Fragebögen oder die Ergebnisse des Fragebogens nach der eigentlichen Simulation, nach dem eigentlichen Experiment, sind die Leute eben auch offen für das neue Gerät. Also die subjektive Gebrauchstauglichkeit für das neue Display ist tatsächlich da. Insofern kann man das, glaube ich, als Erfolg verbuchen. Die Details könnt ihr dann gegen Ende des Jahres in Christophs Doktorarbeit lesen. Wenn ich dran denke und wenn Christoph dran denkt, werden wir die entsprechend verlinken, irgendwie auf unseren üblichen Kanälen. Herzlichen Dank, Christoph, fürs Mitmachen. Herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören. Ich möchte noch auf ein kurzes anderes Thema eingehen. Ich möchte euch noch einen Podcast empfehlen, und zwar den Podcast Science Pi, also Science, wie man es spricht, und Pi, P-I-E. Und in dem Podcast machen Dennis und Annika Features, also nicht den klassischen Interviewstil, sondern auch so mit Musik und so. Ich muss sagen, es ist nicht so ganz mein persönliches Ding, aber ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe unter euch hier Zuhörern gibt, die das cool finden. Insofern guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das Ganze ist eben auch zweisprachig wie Omega Tau, aber im Unterschied zu Omega Tau machen die Episoden tatsächlich in beiden Sprachen. Also sie veröffentlichen tatsächlich jede Episode in beiden Sprachen. Also da geht richtig viel Aufwand rein. Sicherlich auch gut, um Englisch zu lernen, wenn man eben beide Sprachen nacheinander hören kann. Anyway, das wollte ich euch noch ans Herz legen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und ansonsten bleibt mir nur das Übliche, meldet euch, sagt Bescheid, wie euch diese Episode gefallen hat, die übliche Wertung mit den Sternen auf der Webseite omegataupodcast.net, und ihr könnt uns natürlich auch Kommentare schicken, feedback@omegataupodcast.net oder auf Google+, Facebook und Twitter, die üblichen Kanäle. Jo, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode.